Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Absolut richtig. Und eine weitere Folge wartet auf euch. Wir sind mittlerweile bei Folge 28 angelangt. Auch heute wird es wieder eine sehr schöne Folge geben mit ganz normalen News und einem sehr schönen Hauptthema, wie ich finde. Denn es ist so ein bisschen die Zeit gekommen, um sich gegebenenfalls nochmal mit der zurückliegenden Konsolengeneration zu beschäftigen. Und genau das werden wir heute tun. Aber bevor wir in den Podcast einsteigen, würde ich sagen, wie immer die obligatorische Frage. Joe, wie geht's dir in Japan? Wie man jetzt so schön anfügen muss derzeit. Mir geht's gut in Japan, auch wenn Japan momentan ein bisschen von Naturkatastrophen heimgesucht wird, also kleineren. Also letzte Woche einen größeren Taifun, der dazu geführt hat, dass ich 2,5 Stunden auf dem Weg zur Arbeit war. Und gestern ist ein Taifun an Japan vorbei gerauscht, hat extrem viel Regen mitgebracht und gestern Nacht wurde ich auch noch von einem Erdbeben geweckt. Also die Natur wehrt sich gegen dich. Ja. Sie versucht mich abzustoßen, irgendwie. Ja, du hast wirklich volles Programm da. Taifun und Erdbeben, das ist schon, ja. Ja, zumindest noch keine größeren Erdbeben. Also von daher alles halb so schlimm. Ich habe schon in deutschen Medien gesehen, da wird wieder aus einer Mücke ein Elefant gemacht, so ein bisschen. Es ist nichts Größeres hier auf jeden Fall passiert. Zumindest nichts, was irgendein Japaner dazu bringen sollte, irgendwie in Panik zu geraten. Richtig, in Panik zu geraten. Ja, aber trotzdem, es ist schon sehr schönes und sehr aussagekräftiges Willkommen in Japan-Schild, das die Natur da hochhält. Ich habe ja schon vorhin gesagt, als ich in Japan war, meine Zeit in Japan, in Kyoto, ich habe keinen großen Taifun gekriegt. Ich meine, wir hatten Regenzeit, aber das war ganz normal. Ich habe auch kein großes Erdbeben erlebt. Du hast da jetzt auf jeden Fall schon wesentlich spannendere Zeit gehabt in der kurzen Zeit, die du jetzt da bist, als ich damals hatte. Was ja auch an sich, also ich will mich ja gar nicht beschweren. Ich glaube ja, da bin ich eigentlich ganz glücklich gewesen, dass das so gelaufen ist quasi. Aber ich meine, dir geht's ja gut, alles ist super, nichts ist auseinandergefallen. Richtig. Von daher, denke ich, muss man sich da ja keine großen Sorgen machen. Genau. Mir geht's an sich auch gut. Wir haben ja jetzt hier nochmal so einen sehr schönen Spätsommer in Deutschland und nochmal ordentlich Wärme zum Kotzen. Schrecklich. Ich weiß nicht, was das soll. Es soll gefälligst Herbst sein. Alle Bäume sind nur noch gelb und orange. Ich weiß nicht genau, was die Sonne sich dabei denkt. Aber naja, gut, muss man jetzt durch. Ja, ich würde sagen, dann geben wir mal kurz einen Überblick, was in der Folge hier so passieren wird. Wir haben natürlich wie immer News und wie immer ein sehr schönes Hauptthema. Das Hauptthema habe ich ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Kurzer News-Überblick. Wir werden diesmal nur zwei News behandeln. Ich denke, das wird aber auch kein Problem sein, da das Hauptthema vermutlich recht umfangreich wird. Gehen wir jetzt einfach mal von aus, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir in der Vergangenheit auch bei kleineren Themen schon mal etwas überzogen haben. Die News diese Woche werden sein, zum einen gab es in den letzten zwei Wochen doch ein paar traurige News, beziehungsweise hauptsächlich, glaube ich, eine größere traurige News, nämlich wurde Watch Dogs verschoben. Und zwar nicht nur ein bisschen verschoben, sondern recht signifikant, wie ich finde, auf das erste Quartal 2014, beziehungsweise am Spring 2014, glaube ich, gesagt. Das heißt, es könnte erstes oder sogar zweites Quartal werden. Der Titel, der eigentlich ursprünglich ja dafür geplant war, dass er zum Launch schon bereitsteht in den Startlöchern, wurde jetzt doch verschoben und ich meine, der Launch der neuen Konsole ist jetzt nicht mehr lange hin. Auch der Launch des von Watch Dogs eben ist nicht mehr lange hin, also es ist recht kurzfristige Verschiebung. Ich denke, da wird es einiges zu sagen zu geben und in der gleichen News werden wir auch darüber reden, dass auch Drive Club sich verschoben hat. Auch Drive Club wird anscheinend nicht zum Launch der PlayStation 4 in den Startlöchern stehen. Dazu wird Joe euch dann etwas Näheres erzählen und dann gibt es noch eine News, dass tatsächlich jetzt wirklich, und das ist auch so ein bisschen anders fürs Hauptthema, ein Stück weit die letzte Generation so ein bisschen zu Ende geht. Es ist nämlich so, dass wir vor, ich glaube, einer Woche ungefähr erfahren haben, dass die Wii nicht mehr länger produziert werden wird. Und das betrifft jetzt vor allem Japan, aber auch Europa. Und was es dazu zu wissen gibt, werde ich euch dann nochmal zusammenfassen. Und danach gehen wir dann eben zum Ende der Generation ins Hauptthema über. Und da wollen wir uns dann eben einfach nochmal mit der jetzigen Generation beschäftigen. PlayStation 3, Xbox 360 und Wii, wir haben es ja schon öfters gesagt. Und auch vorhin ist uns mal wieder aufgefallen, meine Güte, es ist tatsächlich jetzt mittlerweile 7 Jahre fast her, dass die rausgekommen sind, die Konsolen. Ende 2005 und Ende 2006 respektive. Eine verdammt lange Zeit, da gibt es viel zu erzählen. Und entsprechend werden wir uns da nachher dann mal beschäftigen. Diese Woche soll es erstmal um die Konsolen an sich gehen und dann werden wir auch nochmal eine Retrospektive haben in zwei Wochen, was die Spiele angeht. Aber ich würde sagen, erstmal steigen wir in die News ein und da gibt es, wie gesagt, gleich erstmal eine etwas traurige Nachricht, glaube ich, für viele Fans und ich glaube auch für uns beiden. Also auch wir beiden hatten uns, glaube ich, auf Watch Dogs gefreut. In der Tat, also Ubisoft hat vor zwei Wochen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass das ursprünglich am 22. November erscheinende Watch Dogs nun, wie Merlin vorhin gesagt hat, im Frühling 2014 erscheinen wird. Also denkbar ist alles zwischen Februar und April. Also es könnte sich tatsächlich noch um ein halbes Jahr handeln, was schon eine sehr signifikante Verschiebung ist, wie auch ich finde. Und der Grund dafür ist, dass man laut Ubisoft das Spiel nicht aufgrund von Zeitdrucks in einem qualitativ schlechteren Zustand veröffentlichen möchte, hat sich deswegen diese schwere Entscheidung getroffen und das Spiel verschoben. Ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall keine einfache Entscheidung war, weil als Launch-Titel von der neuen Konsole hat man natürlich noch ein bisschen mehr Chancen, dann auch wirklich die Spiele an den Mann zu bringen, weil es einfach noch nicht so viel Konkurrenz auf den Konsolen gibt. Und zum anderen war einfach Watch Dogs natürlich eines der gehyptesten Titel dieses kommenden Winters war. Und natürlich das Weihnachtsgeschäft dann auch mitnehmen, das ist etwas, was Ubisoft bisher immer getan hat. Ich meine, Assassin's Creed 4 erscheint planmäßig, beziehungsweise ist, glaube ich, heute erschienen. Aber trotzdem, glaube ich, ist es auch für Ubisoft nicht gerade die einfachste Entscheidung gewesen, das zu machen. Es bleibt zu hoffen, dass das Spiel nur davon profitiert, wenn es dann wirklich dafür sorgt, dass dann die Qualität nicht schlechter wird. Ja, ein paar Tage später kam dann Sony dann auch noch und hat dann auch noch Drive Club, das ursprünglich als Launch-Titel für die PlayStation 4 geplant war, ebenfalls auf Early 2014 verschoben. Also auch da, Early 2014 ist wahrscheinlich ein dehnbarer Begriff. Und zwar auch mit der Begründung, dass der Titel einfach noch mehr Zeit braucht. Man braucht noch ein bisschen mehr Zeit, um den Titel dann wirklich noch so auf Vordermann zu bringen, dass man den auch veröffentlichen kann. Das hat auch Auswirkungen auf die Instant Game Collection über PS Plus. Also ursprünglich sollte ja die PS Plus Edition von Drive Club zum Start, zum Launch der PlayStation 4 in der Instant Game Collection drin sein. Das wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Stattdessen wird der Indie-Titel Contrast im ersten Monat neben Resogun in der Instant Game Collection sein, aber Sony hat auch schon gesagt, sobald Drive Club draußen ist, wird auch die PS Plus Edition in der Instant Game Collection landen. Also früher oder später kriegt man das auf jeden Fall als Plus-Abonnent. Und auch hier, ja, also es gab viele, die waren jetzt ein bisschen enttäuscht natürlich. Es sind zwei große Next-Gen-Titel, die jetzt natürlich erst später erscheinen. Weiß nicht, wie viel Auswirkungen das jetzt auf die Pre-Order-Zahlen der Konsolen haben wird, aber es gab schon ein paar Leute, die gesagt haben, ja, eigentlich wollte ich mir die PS4 jetzt nur zum Launch holen wegen Watch Dogs und jetzt brauche ich es eigentlich nicht zum Launch, jetzt kann ich auch ein bisschen warten. Damit soll nicht gesagt sein, dass die Launch-Line-Ups von beiden Konsolen, sowohl PS4 als auch Xbox One, schwach wären. Also es gibt noch wahrscheinlich noch sehr viel genug Spiele, wofür es sich lohnt, zum Launch eine Konsole zu kaufen. Aber trotzdem waren das jetzt so zwei Nachrichten, die auf jeden Fall, ja, ich glaube, nicht nur mich ein bisschen enttäuscht haben, sondern viele andere auch, inklusive dir wahrscheinlich. Ja, absolut. Also ich glaube auch tatsächlich, dass es sich durchaus auswirkt auf die Pre-Order Bestellungen von den neuen Konsolen. Also ich meine, Watch Dogs ist, du hast absolut recht, das ist jetzt nicht das einzige Spiel, das im Launch-Line-Up steht, aber ist, glaube ich, eins der stärksten und das glaube ich sogar mit Abstand. Drive Club ist da, glaube ich, so fällt das so ein bisschen raus. Ich glaube, Drive Club war für die meisten eine nette Beigabe und ich glaube, die meisten haben gesagt, sie würden eh PS Plus sich zum Launch holen. So von daher, glaube ich, war es für viele einfach nochmal eine nette Kleinigkeit so ungefähr, auch wenn da, glaube ich, die wenigsten wirklich gehypt drauf waren, was einfach so, naja, es kommt halt ein Titel, der auch entsprechend aussieht, eben gleich zum Launch mit raus, den man direkt spielen kann und in dem Sinne auch umsonst, in Anführungsstrichen, wenn man sich eben PlayStation Plus gleich abonniert, in einer leicht abgespeckten Version. Ich glaube aber, Watch Dogs war wirklich tatsächlich so ein kleiner Grund, es sofort zum Launch zu kaufen, die Konsole, und definitiv der größte Titel für beide Konsolen. Ich kann das durchaus nachvollziehen, ich glaube, letztendlich ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dass das Spiel irgendwie verbuggt oder so rausgekommen wäre, und ich meine, bei einem derart großen Open-World-Spiel gibt es da viele Chancen für. Ich glaube, das hätte dir letztendlich wahrscheinlich mehr geschadet, als wenn man es jetzt nochmal verschiebt. Trotzdem glaube ich, und wie du es auch schon gesagt hast, eine sehr schwere Entscheidung, und ich nehme an, dass es tatsächlich dann jetzt immer noch halbwegs grundlegende Probleme gibt in dem Spiel, sonst hätte man es nicht verschoben und auch nicht so weit nach hinten verschoben. Ich meine, sie verpassen dadurch komplett das Launch-Window, sie verpassen komplett das Weihnachtsgeschäft. Das wäre rausgekommen, ich weiß gar nicht, wann es rauskommen wäre. Irgendwann Ende. Ich wollte sagen, Ende November, 22. November, selbst wenn man es irgendwie einen Monat verschoben hätte oder was ich was, 3 Wochen, was ja auch schon eine größere Verschiebung ist, wenn es kleinere Fehler gewesen wären, hätte man zumindest das Weihnachtsgeschäft noch großteilig mitgenommen. Ich glaube tatsächlich jetzt Anfang 2014 und tatsächlich Frühling 2014, wie sie sagen. Das heißt nicht unbedingt erstes Quartal, kann auch durchaus zweites Quartal heißen. Das macht schon einen riesen Unterschied und vor allem einfach auch die Tatsache, dass im zweiten Quartal und auch im ersten Quartal 2014 enorm viele Next-Gen-Titel rauskommen. Vor allem nicht nur Next-Gen-Titel. Auch, ja klar, natürlich auch Current-Gen-Titel noch sehr viele. Da gibt es viele, viele Spiele, die Anfang des Jahres rauskommen, die heiß erwartet werden. Ich glaube, da braucht man jetzt auch gar nicht groß hin und her rechnen, dass Watch Dogs dann da definitiv einen schweren Stand haben wird. Von daher, echt, ja, finde ich auch. Schwere Entscheidung bestimmt gewesen. Ich glaube, Sorgen muss man sich, glaube ich, nicht machen. Wir haben jetzt schon viel von dem Spiel gesehen. Ich denke, die meisten Leute werden sich relativ sicher sein, dass es ganz gut läuft, aber trotzdem scheint es doch noch relativ grundlegende Probleme zu geben. Ich hatte mich ja schon gewundert, warum zum Beispiel Watch Dogs auf der TGS nicht spielbar war. Also Watch Dogs ist ja einer der wenigen für den Launch damals angekündigten Titel, die wirklich auf keiner Messe bisher von Öffentlichkeit spielbar waren. Also weder auf der Gamescom noch auf der TGS. Und ich meine, auf der TGS konnte man viele Spiele zum ersten Mal auch spielen, die man auf der Gamescom nicht spielen konnte, wie halt Killzone Shadowfall zum Beispiel. Und dementsprechend haben wir das schon ein bisschen gewundert. Und vielleicht hatte das auch etwas damit zu tun, dass sie einfach keine Zeit hatten, um eine spielbare Demo irgendwie für die Öffentlichkeit herauszubringen, weil sie noch am Spiel direkt gearbeitet haben. Richtig, also zumindest noch keine Demo, die man direkt wirklich so spielen kann, dass man diese eben einfach einem Kunden, der eben nicht irgendwie von Ubisoft gestellt wird, so ungefähr in die Hand drücken kann, der dann auch einfach was ausprobiert und einen anderen Weg geht. Stimmt natürlich, also Anzeichen gab es da durchaus für gerade die TGS, die jetzt ja nun wirklich nicht wahnsinnig weit vom Launch weg war. Ich meine, die war ja jetzt gerade erst. Dass man es da nicht spielen konnte, hätte man schon stutzig werden können. Ich glaube, die meisten Leute waren einfach doch durchaus, sagen wir jetzt mal, zufrieden mit dem Material, das sie gesehen haben von Live-Gameplay. Ich meine, ich auch auf der Gamescom ja auch nur als Live-Gameplay gesehen, aber zumindest war es live und es sah super flüssig aus, alles lief. Da macht man sich ja meist nicht so viel Sorgen. Bleibt jetzt abzuwarten. Letztendlich auf jeden Fall, glaube ich, definitiv so ein kleines, sogar ein größerer Wermutstropfen, glaube ich, für die Leute, die es zum Launch kaufen wollten. Und für Ubisoft wahrscheinlich auch nicht gerade die beste geschäftliche Entwicklung, so ungefähr, aber naja gut, wie gesagt, Hauptsache es kommt raus und läuft dann auch. Ich glaube, das ist dann den meisten doch auch ein Stück weit wichtiger. Aber dadurch wird auf jeden Fall ein großer Titel im Launch-Window. Bleibt jetzt mal abzuwarten, wie es dann letztendlich läuft. Ich glaube, wenn es dann am Ende bugfrei und gut flüssig laufend rauskommt, dann kann man damit durchaus zufrieden sein. Ich würde auch sagen, dann gehen wir direkt über in die nächste News. Wie schon gesagt, handelt sich dabei um die Wii U. Die Wii, sorry. Jetzt habe ich schon wieder gemacht. Schon den ganzen Tag heute bin ich konstant dabei, Wii U zu sagen, wenn es um Wii geht. Also, es geht um die Wii, nicht um die Wii U. Die News betrifft die Wii. Und zwar ist es so, dass die Produktion der Wii eingestellt wird. Es wurde offiziell vor einigen Wochen auf der Website von Nintendo angekündigt, beziehungsweise es wurde so auf der Website von Nintendo erwähnt, dass sie nicht weiterhin produziert wird in Japan. Da gab es einige Nachfragen diesbezüglich und Nintendo hat das bestätigt. Ja, die Wii U wird in Japan nicht produziert, nicht weiter produziert. Ich sag, wenn irgendwann die Leute zu uns rennen, ich dachte, die Wii U gibt's nicht mehr und die gibt's doch überall. Nein, bist du schuld. Ja, auf jeden Fall. Die ersten wütenden E-Mails werden ankommen. auf jeden Fall, die Wii wird nicht mehr weiter produziert in Japan. Da gab es auch einige Fragen, was das jetzt für die anderen Regionen zu bedeuten hat. Es gab dann eine offizielle Anfrage von einigen europäischen Magazinen und anderen Websites. Eurogamer hat dann eine Antwort gekriegt und die dann auch veröffentlicht. Und darin hieß es, ja, tatsächlich ist es so, dass auch der Import nach Europa, beziehungsweise der Export eben nach Europa von Japan aus gesehen, nicht mehr weiterhin stattfindet. So wie es aussieht, wurden eben die Wiis in Japan auch produziert, die in Europa dann verkauft wurden. Das heißt also, auch in Europa wird man keine neuen Wiis mehr kaufen können werden. Einzige Ausnahme von den großen Märkten ist in der Hinsicht dann eben die USA. Die USA scheinen davon nicht betroffen zu sein. Derzeit heißt es von Nintendo US, dass eben da weiterhin auch neue Wiis produziert und gekauft werden können. Ebenfalls nicht betroffen davon ist die Wii Mini, die es in Europa weiterhin geben wird, haben wir ja schon drüber geredet, diese kleine abgespeckte Only-Offline-Version, die eben nur rein mit über Laufwerk eingegebenen Spielen arbeiten kann. Auch die wird weiterhin produziert und verfügbar sein. Aber trotzdem, damit ist quasi offiziell in Europa und Japan eben ja die Zeit der Wii vorbei. Verrückte Sache, wie ich finde. Ich meine, wir haben gerade erst vor kurzem über die PlayStation 2 geredet. Ja. Die ist dann jetzt zwei Generationen alt, die bis jetzt produziert wurde. Ich meine, war natürlich klar, dass es bei der Wii vielleicht nicht so der Fall ist. Und ich glaube, auch die Verkaufszahlen da haben das nicht mehr hergegeben. Trotzdem, damit ist dann jetzt quasi auch die Ära der Wii und damit auch quasi die erste Konsole vom Markt, also die Ära der Wii ist vorbei und die erste Konsole vom Markt, die eben noch zu derzeitigen Generation gehört. Zumindest in Europa und Japan. Ich meine, das sind jetzt natürlich zwei der großen Märkte. Finde ich durchaus überraschend, ehrlich gesagt. Wie gesagt, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es letztendlich nicht besonders unlogisch, aber trotzdem fand ich, kam es relativ plötzlich, zumal es keine große Ankündigung dazu gab, sondern es gab eben nur einfach eine Bemerkung auf der Nintendo-Website, dass eben die Wii nicht mehr weiter produziert wird und erst auf Nachfrage überhaupt hat man erfahren, dass das tatsächlich der Fall ist. Ich meine, gut, die Wii hatte einen sehr, sehr erfolgreichen Run. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Wii U ist außerdem im Vergleich zu den anderen Next-Gen-Konsolen dann eben, wenn man die Wii U dazu rechnen möchte, eben jetzt auch schon draußen seit einiger Zeit, sodass es logischerweise ein bisschen was anderes ist, dass die Produktion da jetzt einzustellen. Trotzdem, glaube ich, relativ überraschend für die meisten. Ja, ich weiß nicht, ob es überraschend war. Also für mich war es in dem Sinne nicht überraschend, weil ich natürlich die Verkaufszahlen der Wii natürlich in den letzten Jahren auch stark verfolgt habe. Und während die Wii ja, sag ich mal, am Anfang explodiert ist, wie also noch stärker als seinerzeit die PlayStation 2, konnte sie dieses Niveau natürlich anders als eben die PlayStation 2 eben nicht halten, sondern hat dann eben, ich glaube, vor 3 Jahren oder so einen sehr starken Verkaufszahlenrückgang hinnehmen müssen und hat sich seit da auch nie wieder erholt. Und dementsprechend war es also kein so starker Longseller und wenn man sich dann auch die Verkaufszahlen dann auch in Japan so angeguckt hat, da dümpelte die Wii dann irgendwann nur noch in Zahlen rund, wo man sich denkt, dachte, ja, eigentlich ist das jetzt schon Geschichte, während die PlayStation 2 sich ja selbst vor 2-3 Jahren noch in Japan halbwegs ordentlich verkauft hat für eine Konsole, die schon, keine Ahnung, über 10 Jahre alt war damals. Also war schon abzusehen, dass die Wii kein Longseller ist, bei dem es sich noch lohnt, die Produktionskosten aufrecht zu erhalten. Und ich meine, die Wii U ist ja komplett abwärtskompatibel zur Wii, von daher sagt Nintendo das ja auch schon richtig. Man braucht sich jetzt keine Sorgen drum machen, dass man keine Wii-Spiele spielen kann. Auf der Wii U kann man ja alle Wii-Spiele spielen. Das stimmt. Ich meine, sie haben gesagt, glaube ich, fast alle, also so ganz wenige Ausnahmen gibt es, glaube ich. Aber so grundlegend klar natürlich, die Wii U ist abwärtskompatibel und damit hast du ja immer noch die Möglichkeit, die Spiele von der Konsole zu spielen. Absolut richtig. Ja, aber das führt uns ja eigentlich auch fast schon zum Hauptthema rüber, nämlich wenn schon eine der drei Konsolen dieser Generation sozusagen jetzt so langsam auch vom Markt verschwinden wird da auch schon der Launch der nächsten Generation in Amerika nur noch knapp 3 Wochen, ein bisschen weniger als 3 Wochen entfernt ist, was nicht mehr so lange hin ist, glaube ich, ist es wirklich ein sehr guter Zeitpunkt für Uncommon Taste, mal die letzte oder die jetzt auslaufende Konsolengeneration Revue passieren zu lassen. Und da ist uns beiden, glaube ich, aufgefallen, als wir uns ein bisschen wieder recherchiert haben, dass das echt eine verdammt lange Zeit war. Also man kann noch, ich meine, man verfolgt die Videospiel-News mit, hat die Konsolen sogar selbst und hat die Konsolen auch selbst schon sehr lange. Aber wenn man sich dann überlegt, dass die eine Konsole schon 8 Jahre und die anderen 7 Jahre oder fast 7 Jahre alt sind, dann denkt man sich schon, wow, das war schon eine echt verdammt lange Zeit. Also nicht, dass ich jetzt das Gefühl hatte, dass es jetzt irgendwie mir nur wie 2 Jahre vorkam, aber wie 8 Jahre kam es mir jetzt auch nicht vor. Vor allem, wenn man bedenkt, was 2005 und 2006 noch alles für die Generation davor erschienen ist, die man auch noch im Kopf hat. Also Final Fantasy XII zum Beispiel, Kingdom Hearts 2, also da... Das ist schon schwierig dann einzuordnen, so dass diese Konsolen schon so alt sind. Aber dadurch gibt's natürlich auch wirklich sehr viel über diese Zeit zu reden. Also 8 Jahre ist eine lange Zeit und deswegen haben wir beschlossen, den Teil das ein bisschen aufzuteilen, weil es sonst ja eine Folge wäre, die so lang ist, dass glaube ich niemand hören möchte. Und zwar wollen wir diese Folge erstmal vor allem um die Konsolen an sich kümmern. Also ein bisschen um die Geschichte, Verkaufszahlen, wie hat sich das Ganze entwickelt, welche Trends gab es denn in dieser Konsolengeneration allgemein, also zum Beispiel DLCs oder die Online-Anbindung von Konsolen oder Indie-Spiele, Kickstarter, also vieles konsolenübergreifende, beziehungsweise sogar, also konsolenübergreifend, in dem Sinne, dass auch der PC dann in irgendeiner Weise auch noch mit reinspielt, also generell, welche Trends gab es denn in der Videospielwelt in dieser Generation oder im Laufe dieser Generation. Auf die Sachen wollen wir heute alle eingehen und nächste Folge wollen wir dann näher auf die Spiele in dieser Generation eingehen. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir für die Spiele dann wirklich eine Folge haben, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sagt, dass wir in dieser Generation auf jeden Fall sehr, sehr viele qualitativ hochwertige Spiele hatten und es dementsprechend auch wert ist, sich dann die Zeit zu nehmen, sich ein paar von denen nochmal genauer anzuschauen. Ja, absolut. Du hast absolut recht, also ich kann das alles unterstützen. Also grundlegend, glaube ich, haben wir auch festgestellt in der Recherche, dass es nicht nur eine sehr lange Konsolengeneration war, sondern vor allem auch eine extrem starke. Also ich meine, aus dem ehemaligen, auch damals zu Beginn der Konsolengeneration eher noch Nischenmedium, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest in gewisser Hinsicht, ist eben Mainstream-Medien geworden. Das merkt man an der Zahl der veröffentlichten Spiele, das merkt man natürlich auch am Umfang, das merkt man an den Budgets, die irgendwie ausgegeben werden. Ich meine, das ist die Generation eines Modern Warfare, das ist die Generation eines Skyrim. Und trotzdem hat man am Anfang dieser Generation noch eben, was eben auch wieder bewusst macht, wie lang die jetzt schon her ist, eben die Vorgänger dazu. Ich meine, zum Beispiel, mir ist dann halt bewusst geworden, Anfang der Konsolengeneration, Xbox 360 und PlayStation 3 ist Oblivion rausgekommen. Das war für mich irgendwie völlig undenkbar, dass das tatsächlich schon diese Generation noch war, und trotzdem hat man so ein Spiel wie Skyrim in derselben Generation, was natürlich ein himmelweiter Unterschied irgendwie auch ist. Extrem spannend, und von daher bin ich jetzt definitiv mal gespannt, was uns jetzt alles noch so erwartet hier irgendwie in der Diskussion. Ich meine, wir haben die, glaube ich, im Gegensatz zu den meisten anderen jetzt mal sehr offen gehalten, wenig zusammen vorbereitet und uns einfach viel mehr beide mit dem Thema beschäftigt. Wir haben auch wesentlich weniger Struktur, das ist durchaus Absicht. Wir wollen einfach uns mal hinsetzen und anhand von natürlich einigen vielen Schlagwörtern uns einfach mal dran langhangeln. Wir bauen das nicht chronologisch auf, wir haben keine feste Struktur, was das und das und das angeht. Wir arbeiten keine Punkte ab, sondern wir schauen einfach mal, was uns alles so zur letzten Generation einfällt, und dann gucken wir mal, wo das Ganze hinführt. Also bear with us, wie man so schön im Englischen sagt. Ja, also wir geben uns Mühe, es trotzdem halbwegs verständlich und strukturiert zu machen, aber das Ganze werden wir jetzt mal ein bisschen frei aus dem Ärmel schütteln. Denke ich auch ganz angebracht bei so einem Thema. Ich meine, jetzt geht's hier gerade so hauptsächlich um Nostalgie. Ich glaube, da kann man auch mal ein bisschen offener und freier sein. Aber ich würde sagen, gut, dann steigen wir doch direkt gleich ein. Womit wollen wir denn anfangen? Also ich würde vielleicht anfangen, mal kurz nochmal auf die Konsolen selbst einzugehen, die wir diese Generation hatten. Und also wenn du nichts dagegen hast. Ja, absolut, das klingt gut, macht Sinn. Also es ist so, dass die Generation eigentlich angefangen hat, nämlich im November 2005 mit dem Launch der Xbox 360 in den USA. Und die anderen zwei Contender, sage ich mal, die PlayStation 3 und die Nintendo Wii U, folgten dann erst genau ein Jahr später, nicht im November 2006. Jetzt hast du es auch gemacht, hast du Wii U gesagt. Wirklich? Oh nein! Ja, das wird der Running Gag der Folge auf jeden Fall. Die Wii. Ja. Och, Nintendo, hättet ihr eure Konsole nicht anders nennen können. Ja. Genau, also die erschien dann genau ein Jahr später, im November. Es war dann auch so, dass dann die Generation, die, glaube ich, bei den... wo es unter den drei Konsolen, die herausgekommen sind, wirklich den größten Preisunterschied gab, den glaube ich, die Videospielwelt bisher gesehen hatte. Also während die Nintendo Wii zum Launch in Europa schlappe 250 Euro gekostet hat, war am anderen Ende der Stange die 60-GB-Version der PlayStation 3 mit 600 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 600 Euro damals für die PlayStation 3 und für die Premium-Variante der Xbox 360 400 Euro. Ja, also nicht 400 Millionen, 400 Euro. Genau, warum ich auf die Millionen gekommen bin. Und man muss im Endeffekt jetzt sagen, jetzt wo die Generation lange zu Ende geht, die meisten verkauften Einheiten weltweit hat die Nintendo Wii erreicht, mit ungefähr 100 Millionen verkauften Einheiten. Die Xbox 360 kommt auf ungefähr 78 Millionen und die PlayStation 3, genaue Zahlen hat man da nicht, aber man geht von zwischen 75 und 80 Millionen aus. Von daher, also die Nintendo Wii hat sich diese Generation am meisten verkauft. Der Vorsprung war aber wirklich schon mal größer. Also das ist, glaube ich, das, was wirklich am Anfang so interessant war. Also die Wii ging am Anfang ab wie warme Semmeln. Also teilweise war die wirklich lange ausverkauft auch und man musste teilweise ewig warten, bis man eine Wii gekriegt hat. Ich weiß noch, dass die eBay-Preise dann teilweise auch in die Höhe gestiegen sind für Wiis. Und die PlayStation 3 kam extrem schwer am Anfang aus den Regalen raus. Also sie war technisch auf jeden Fall den beiden anderen Konsolen überlegen, hatte ein Blu-ray-Laufwerk, was für die damalige Zeit absolut neu war und einer der ersten Geräte war, die überhaupt Blu-ray abgespielt haben. Aber der Preis war einfach viel zu heftig. Also 600 Euro, selbst bei aller Liebe zur PlayStation, selbst ich konnte mir dann nicht dran denken, 600 Euro für diese Konsole auszugeben. Die Xbox 360 hat sich eigentlich immer so entwickelt, dass sie sich eigentlich steady ganz gut verkauft hat immer, und die PlayStation 3 kam dann erst dann mit den Revisionen, mit der Slim, mit Preisnachlässen. Auch mit dem Sieg der Blu-ray über die HD-DVD hat der PlayStation 3 nochmal einen Schub gegeben, wobei natürlich die PlayStation 3 auch selbst seinen Teil dazu beigetragen hat, dass die Blu-ray gewonnen hat. Und konnte dann bis zum Ende dieser Generation dann nochmal mit sehr vielen Exklusivtiteln dann wirklich nochmal aufholen auf die beiden anderen. Also hatten wir eigentlich so eine Generation, dass die Wii am Anfang sehr stark war, die Xbox 360 sich eigentlich immer ganz durchgehend ganz gut verkauft und die PlayStation 3 dann am Ende erst dann nochmal so einen Spurt gemacht hat, während die Wii dann zum Ende hin dann wirklich sehr stark eingebrochen ist. Von daher ist es eigentlich eine sehr interessante Generation. Also manche hatten da schon am Anfang das Gefühl, die Wii könnte die zweite PlayStation 2 werden, aber so ganz hat sich's ja dann doch nicht geschafft. Ich glaube, es lag natürlich auch daran, dass die Wii, und ich meine, da steigen wir jetzt ja gleich schon so ein bisschen ein in die Begründung, warum das dann alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich meine, ich glaube, die Wii war von Anfang an einfach auch anders konzipiert als die anderen Konsolen. Ich meine, das war ja von Anfang an auch klar. Die hat halt eben deswegen auch so viel verkauft, weil sie eben noch einen ganz anderen Markt angesprochen hat. Also ich würde jetzt behaupten, im Kernmarkt und in dem Markt, der quasi jetzt, sagen wir mal, die Spieler ausmacht, die wirklichen richtigen Spieler, eben der Kernmarkt. Ich glaube, da haben definitiv die Xbox 360 und die PlayStation 3 mit Abstand gewonnen. Wenn du jetzt aber die allgemeinen Verkaufszahlen über die Welt hinaus betrachtest, dann liegt die Wii eindeutig vorne. Und ich meine, du hast natürlich schon gesagt, du hast absolut recht, die hatte schon mal einen größeren Vorsprung. Aber ich finde immer noch, dass 25 Millionen mehr verkaufte Einheiten bei 100 Millionen zu 75 Millionen tatsächlich ein Riesenunterschied ist. Also ich hätte ehrlich gesagt persönlich nicht gedacht, dass der Abstand so riesig ist. Ich finde, die Wii hat sich schon extrem überzeugend verkauft, aber eben auch in einem Bereich, der dann eben ne, irgendwann auch stagniert und wie wir das schon bei der Wii U jetzt oft genug gesagt haben, wir glauben halt einfach, dass das halt die meisten Casual-Spieler nicht groß interessiert, wenn eine neue Wii-Konsole rauskommt, eine neue Nintendo-Konsole und jetzt eben der Wii U plötzlich irgendwas ist, was sie jetzt irgendwie sich ins Wohnzimmer stellen könnten. Ich glaube, die meisten werden mit dieser Wii auch noch über Jahre hinweg zufrieden sein und das dann wieder vergessen. Also das ist, glaube ich, keine besonders stetige, besonders verlässliche Kundschaft, mit der man eben dann auch in Zukunft noch hardwaremäßig Geld verdienen kann. Und ich glaube, das ist jetzt halt so das große Problem. Trotzdem auch super interessant und spannend, und das hast du eben gerade auch schon gesagt, finde ich, ist diese ganze Sache, dass eben am Anfang der Generation tatsächlich noch nicht entschieden war, ob Blu-ray oder HD-DVD sich durchsetzen würde. Und ich bin sogar der Meinung, mich erinnern zu können, dass am Anfang, als die PlayStation 3 rauskam, es sogar besser eigentlich für die HD-DVD stand. Ich glaube, wenn die Xbox 360 ohne jetzt dieses externe Add-on gekommen wäre, sondern einfach mit einem HD-DVD-Laufwerk in der Xbox schon von Anfang an drin. Ich meine, es gab ja am Ende dieses externe Laufwerk, HD-DVD-Laufwerk, das man anschließen konnte. Sowas funktioniert ja nie so richtig gut. Wenn von Anfang an ein HD-DVD-Laufwerk in der Xbox drin gewesen wäre, was, glaube ich, einfach wegen der Zeit nicht möglich gewesen ist, weil sie ja schon 2005 rausgekommen ist, aber wenn das der Fall gewesen wäre, dann, glaube ich, wäre das Ganze wesentlich knapper ausgefallen. Also zu dem Zeitpunkt hatten damals, glaube ich, gerade zum Beispiel Philips hat, glaube ich, recht offensiv auch die HD-DVD unterstützt. Und ich glaube, die Blu-ray hatte da, glaube ich, noch ein bisschen Außenseiterposition. Ich glaube, es wurde dann zum Launch der PlayStation 3 hat sich schon ein bisschen geändert, auch ohne die PlayStation 3. Aber ich glaube, gerade mit der PlayStation 3 hat die tatsächlich dann doch Einzug in die Wohnzimmer auch gehalten. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es damals genug Magazine auch gab, die offiziell empfohlen haben, wenn sie einen Blu-ray-Player haben wollen, kaufen sie eine PlayStation 3. Die ist fast so billig, also zumindest nach der ersten Preissenkung, die ist fast so billig oder meistens sogar billiger als ein alleinständiger Blu-ray-Player, hat eine gute Qualität im Laufwerk und sie kriegen eine Spielekonsole dazu. Also es war tatsächlich so, dass sich Leute, glaube ich, sogar die PlayStation 3 gekauft haben, einfach weil sie ein Blu-ray-Laufwerk haben wollten. Ja. Und das ist durchaus natürlich auch ein Grund, warum die PlayStation dann irgendwann doch relativ zügig aufschließen konnte zur Xbox, die halt ein Jahr Vorsprung hatte und sich sowieso besser verkauft hat von Anfang an. Und auch eben der horrende Preis, der wahrscheinlich auch durchs Blu-ray-Laufwerk ein Stück weit gerechtfertigt ist, der horrende Preis eben, den, wo eben auch die Xbox auch da besser dastand, überhaupt der Grund eben, dass ja Sony so ein bisschen zurück ins Game gekommen ist mit der Blu-ray. Und ich meine, heutzutage, die HD-DVD existiert nicht mehr. Blu-ray ist halt, ne? Ja. Das, was jetzt heutzutage der Standard ist, und da ist definitiv die PlayStation 3 auch definitiv mit Schuld dran. Ansonsten trotzdem, ich meine, ja, die Xbox, glaube ich, stand ja eigentlich einen Großteil der Zeit, wenn man jetzt mal Wii rauslässt, besser da, ne? Ja, definitiv. Also es hat sich auch erst in diesem Jahr so ergeben, dass die PlayStation 3 jetzt verkaufszahlenmäßig weltweit mit der Xbox 360 aufgeschlossen hat. Was natürlich auch daran liegt, dass, ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, die PS3 hat natürlich in dem Sinne einen Vorteil, dass die Xbox 360 in Japan quasi inexistent war, obwohl... Was ja auch ganz interessant ist, dass Microsoft ja nichts unversucht gelassen hat, um den japanischen Markt auch ein bisschen für sich, sag ich mal, zu erobern. Durch vor allem Anfang dieser Generation viele exklusive Deals, was JRPGs angeht. Also es gab viele Leute, darunter auch ich, der sich die Xbox 360 vor allem wegen den vielen JRPGs Exclusives gekauft hat. Damals Blue Dragon, Lost Odyssey, Infinite Undiscovery, dann Eternal Sonata, was mittlerweile Multi ist, aber damals rein exklusiv war, Tales of Vesperia, was in Europa immer noch exklusiv ist, Star Ocean 4, also man kann nicht sagen, dass Microsoft nicht versucht hätte, in Japan Fuß zu fassen. Und ich meine, die Xbox 360 hat sich auch in Japan viel besser verkauft als die erste Xbox, was ehrlich gesagt auch nicht schwierig ist. Aber so ganz Fuß fassen konnte Microsoft trotzdem in Japan immer noch nicht. Und ich glaube, das wird sich auch in der nächsten Generation nicht ändern. Und ich habe auch das Gefühl, dass Microsoft das auch nicht mehr so stark versuchen wird, nachdem es mit der 360 schon nicht so gut geklappt hat. Nur noch kurz zu, also 25 Millionen, weil du gesagt hast, findest schon krass, finde ich jetzt gar nicht so viel. Aber klar, mit letzter Generation war gleich halt schwierig, aber letzte Generation hatte die PS2 halt einen Vorsprung von 130 Millionen. Also sie hat sich mehr öfter verkauft als der andere, als die Wii überhaupt komplett verkauft wurde. Dementsprechend, ja. Aber klar, letzte Generation ist wieder was, die vorletzte Generation ist natürlich so eine Sonderstellung. Also ich glaube, bei der vorletzten Generation diese Dominanz einer Konsole wird es nie mehr geben, wie bei der PlayStation 2. Nee, das glaube ich auch nicht. Absolut nicht. Und ich meine, also du hast natürlich recht, also vielleicht hätte man sich da auch noch mehr drunter vorstellen können, aber ich fand es trotzdem relativ beeindruckend, weil es, finde ich, immer noch relativ große Zahl ist, gerade wenn man es im Verhältnis sieht. Ich meine, das sind 25%, beziehungsweise wenn man jetzt von 75 Millionen ausgeht, ist es sogar mehr, 30%, die sie mehr verkauft haben, was ich ziemlich viel finde. Und was ich auch relativ beeindruckend finde, ist, wenn man sich jetzt einfach mal quasi die komplette Spanne anguckt. Ich meine, es gibt ja sehr schöne Auflistungen da auch irgendwie, wie sie sich in den einzelnen Regionen verkauft hat, eben hauptsächlich natürlich Japan, USA und Europa. Überall steht die Wii deutlich besser da. Also es ist nicht so, dass die Wii sich irgendwo in irgendeinem speziellen Bereich, zum Beispiel in Japan, jetzt wesentlich mehr verkauft hätte als die anderen und sich dadurch quasi die Gesamtverkaufszahlen in die Höhe geschossen sind, aber dass da jetzt irgendwie spezifisch ein einzelner Markt für zuständig gewesen wäre, sondern wenn man sich jetzt über die einzelnen Märkte, eben Japan, Europa und die USA eben anguckt, dann steht sie überall besser da. Es gibt natürlich jetzt Unterschiede, ich meine zum Beispiel in Japan ist es so, dass die PlayStation 3 fast mithalten kann, ich glaube da gibt es so 2-3 Millionen Unterschied, mehr nicht, aber wenn man sich die USA anguckt, dann liegt sie doch deutlich definitiv vor der PlayStation 3, auch noch deutlich vor der Xbox 360, fast doppelte. Und auch in Europa sieht es ähnlich aus. Also ich finde schon, dass es durchaus beeindruckend ist. Ich glaube einfach, also vielleicht ist es für mich auch nur so beeindruckend, weil ich halt nicht am Anfang damit gerechnet hatte. Und ich meine, mir ist durchaus bewusst, dass die Wii sehr erfolgreich war, aber irgendwie, wenn man es jetzt nochmal in Zahlen ausgedrückt sieht, und es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mich jetzt eben spezifisch mit den Gesamtverkaufszahlen beschäftige, nicht einfach nur mir angucke, wie sie sich gerade derzeit verkauft, sondern mir eben Gesamtverkaufszahlen angucke, dann finde ich doch schon, dass es relativ beeindruckend ist. Aber du hast natürlich grundlegend recht, ich meine. Ich glaube, wir sind uns einig, dass jeder davon überrascht war. Also ich glaube, vor dem Launch hat jeder gesagt, die Wii wird keine Chance haben gegen die Xbox 360 und gegen die PlayStation 3. Ich glaube, jeder ist davon ausgegangen, dass die PlayStation 3 auf lange Sicht die Generation wieder dominieren wird. Was sich nicht bewahrheitet hat. Man spricht ja schon so ein bisschen von diesem dritten Konsolenfluch. Also viele sagen, die N64 war für Nintendo so diese dritte Konsole, diese verdammte dritte Konsole, für die PlayStation jetzt die Dreier und für Microsoft und jetzt, die Xbox One bleibt abzuwarten. Aber ja, also ich glaube, alle waren sehr verwundert, vor allem, weil viele sich ja schon am Anfang gedacht haben, ja, die Wii, altmodische Grafik, kein HD, den Controller, mit dem viele am Anfang noch nichts anfangen konnten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Einstieg, um mal ein bisschen so in die ersten Trends so dieser Generation zu kommen, nämlich eben die Motion-Steuerung von Wii, die, glaube ich, mehr oder weniger ein bisschen verdeutlicht hat, welchen Einzug diese Art von Steuerung mittlerweile in der Videospielwelt eingehalten hat. Also wir hatten auf der PlayStation 2 iToy. Es war auch recht erfolgreich, aber es war halt etwas Optionales, war nichts, was jetzt irgendwie die PlayStation 2-Ära definiert hätte. Wäre natürlich die Wii in dem Sinne das Risiko eingegangen ist. Also sie haben alles auf diese Karte gesetzt, Motion-Steuerung mit der Wii-Mode und haben glasklar damit gewonnen und haben auf die richtige Karte gesetzt. Was halt eben dazu geführt hat, dass halt viele, wie wir auch gesagt haben, der Markt hat sich in dieser Generation eben für viele, vor allem Casual-Spieler, geöffnet, durch die Nintendo Wii vor allem auch, dadurch, dass Motion-Steuerung sehr viel einfacher, sag ich mal, accessible ist, als eben ein normaler Controller mit den ganz vielen Buttons. Und viele Familien oder viele, die vorher vielleicht nichts mit Videospielen zu tun haben, dann gemerkt haben, wie viel Spaß machen kann, von vor allem wie viel wenig Aufwand man dafür betreiben muss, um sich mit diesen Spielen Spaß zu haben. Und ich glaube, die Nintendo Wii ist dann wirklich der Grund, warum sich dann auch der Videospielmarkt dann sehr viel vergrößert hat und natürlich dann auch dafür gesorgt hat, dass natürlich Microsoft und Sony dann auch mitziehen mussten. Microsoft eben mit Kinect, dieser komplett controllerfreien Steuerung und PlayStation, also Sony mit Move, was meiner Meinung nach, glaube ich, nicht ganz so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat wie Kinect. Also ich habe das Gefühl, dass Kinect auf jeden Fall es geschafft hat, sich als etwas zu etablieren, was irgendwie noch auf jeden Fall eine Rolle spielt, während ich das Gefühl habe, Move jetzt auch bei der PlayStation 4, Media Molecule wollte ja mit Move was machen, haben sie auch was gezeigt, aber so wirklich im Fokus steht Move auf jeden Fall nicht mehr im Gegensatz zu Kinect. Nee, absolut nicht. Und ich glaube, da hast du auch definitiv absolut recht. Wenn man sich jetzt mal anguckt, dass eben gerade auch, also zwei Punkte. Zum einen gehe ich jetzt gleich nochmal auf die Reaktion quasi von Microsoft und Sony ein. Aber vor allem, was du von Anfang an gesagt hast, dass eben, glaube ich, diese einfache Umsetzung der Steuerung, diese super intuitive, was das Ganze eben hat, die Wii, sich natürlich am einfachsten eben in diesen ganzen Wii-Titeln, die sich eben auch damit beschäftigen, zeigt, und sowas wie Wii Sports und dergleichen. Und ich meine, Wii Sports ist das bestverkaufte Spiel auf der Wii. Es liegt natürlich hauptsächlich daran, dass es halt ein Pack-In war, ne? Ja. Also ich meine, das war ja, die meisten Leute haben halt das Bundle gekauft. Trotzdem, ich meine, insgesamt, glaube ich, hat sich das 82 Millionen Mal verkauft, ja, Wii Sports. Ja, weil es halt eigentlich fast immer mit der Wii drin war, deswegen. Richtig, ja. Aber das bedeutet wirklich, das heißt quasi eigentlich zwei, also du kannst genau umrechnen, ich meine, das sind 100 Millionen Mal verkauft, 82 Millionen Mal Wii Sports, bedeutet im Normalfall, dass du 82% der Leute hast, die eben von Anfang an mit der Konsole zusammen dieses Spiel haben, und Wii Sports ist damit halt eben auch der perfekte Einstieg, gerade für Familien. Ich meine, jeder kann bowlen, Tennis spielen, dergleichen, irgendwie später gab es ja ganz viel, in Wii Sports 2 gab es ja noch irgendwie Bogenschießen, Kendo und dergleichen, aber gerade diese einfachen Spiele wie zum Beispiel bowlen, und ich meine, ich glaube, das kennen wir beide genauso, ich habe auch schon bei einem Kumpel zu Hause gestanden, konnte nichts mit der Wii anfangen, der hatte eine Wii zu Hause, und plötzlich stehen wir und spielen 3 Stunden lang Bowling. Also ich meine, es ist nicht unbedingt, ne, das spaßigste Spiel, das man spielen kann, aber es ist ultra unterhaltsam, super einfach zu verstehen, und man kann es einfach nebenher gut machen und hat einfach einen relativ spaßigen, einfachen Abend. Ich meine, dasselbe Prinzip hatte man beim iToy damals auch schon mit SingStar und dergleichen. Und ich glaube, dass das eben tatsächlich so der große Erfolgsgrund war. Was heißt, ich glaube, ich meine, das ist, dürfte auch heutzutage jetzt außer Frage stehen. Interessant war tatsächlich dann, dass es eben diese Zeit gab, wo plötzlich dann eben diese Reaktion von Microsoft und Sony dann angekündigt wurden. Und ich glaube, da gab es eine Zeit lang dann tatsächlich irgendwie, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, an den ganzen Diskussionen, sehr belebte Diskussionen darüber. Viele Kernspieler haben ja genau deswegen die Wii auch kritisiert und mochten deswegen die Wii auch nicht so wahnsinnig gerne, weil sie eben gesagt haben, das ist eine Casual-Maschine, die war es ja auch absolut, ohne Frage. Was natürlich aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie nicht auch den Kernmarkt ansprechen kann, aber die meisten Leute haben eben aus Prinzip, glaube ich, die Wii ein bisschen gemieden, weil sie gesagt haben, das ist diese Casual-Ecke, da wollen wir nichts mit zu tun haben, da wollen wir uns absichtlich von distanzieren, wir sind ernsthafte Spieler. Und wenn man natürlich dann sieht, dass Microsoft und Sony quasi reagieren müssen, wie du schon richtig gesagt hast, und dann damit quasi eben in eine Richtung kommen, wo sie eben ebenfalls dieses massentaugliche und einfachere, quasi zugängliche für Videospiele irgendwie propagieren. Ich glaube, da gab es auch tatsächlich einige Fans, die dann eben doch relativ ungehalten waren, die dann auch das Gefühl hatten, so, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich weiß gar nicht, warum Microsoft und Sony das jetzt machen. Ich meine, ich muss sagen, Microsoft hat es besser gelöst und Kinect hat sich ja letztendlich auch ziemlich gut verkauft. Ich glaube, Kinect hat sich auch irgendwie 25 Millionen Mal verkauft, was jetzt auf 75 Millionen Mal bezogen, also 75 Millionen Xbox 360, nicht schlecht ist. Kinect war natürlich auch einfach der wesentlich innovativere Ansatz, der sich jetzt ja auch wieder ein bisschen weiterführt. Ich glaube, Move wirkte auf die meisten einfach extrem uninspiriert. Ja. Und sind wir ehrlich, das ist ja auch extrem uninspiriert. Ich meine, vom Prinzip her ist das Move komplett die Wii-Mode und nichts anderes. Ich muss auch dazu sagen, dass ich zum Beispiel auch allein schon nur vom Optischen her fand, und ich meine, das ist natürlich was recht Subjektives, aber ich fand zum Beispiel allein schon vom Optischen her, hat mir die Wii-Mode besser gefallen. Also dieser kleine Nunchuck und die Wii-Mode an sich wirkten halt einfach ein bisschen mehr wirklich immer noch, finde ich, wie Eingabegeräte, wohingegen ich das Gefühl hatte, gerade Move wirkte ja total lächerlich. Also Move wirkt bunten lächerlich, Kugeln. Ja, oder? Also ich meine, das sieht halt aus wie so ein bisschen wie diese wie so Salzerrasseln, ja, oder so. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, wir brauchen irgendwas, was so ähnlich aussieht. Komm, lass einfach so einen Punkt drauf machen, der halt leuchtet und fertig. Ja, genau. Und dann machen wir das Ganze noch ein bisschen rund. Dann kann man nicht behaupten, dass wir es geklaut hätten, obwohl es trotzdem offensichtlich geklaut ist, weil es dasselbe Produkt ist. Und dann passt es schon. Sehr uninspiriert fand ich. Also mir hat das damals auch überhaupt gar nicht gefallen. Also Kinect fand ich damals von Anfang an relativ spannend, einfach von den Möglichkeiten, weil es eben nochmal ein bisschen wirklich tatsächlich was anderes war als Wii. Die Wii-Mode. Und das ist ja bis heute auch. Und ich meine, auch Microsoft betont es ja auch heute immer noch, was man mit der Kinect alles machen kann. Und auch gerade damals war es halt interessant, was Leute auch mit dem Kinect außerhalb der Konsole gemacht haben, eben beim PC und so. Von daher, das interessantere Ding einfach, glaube ich, war das Kinect. Und das hat ja auch wesentlich besser funktioniert. Also ich meine, das hat sich auf jeden Fall wesentlich öfter verkauft als das Move. Ich glaube, Kinect war vor allem auch deswegen interessant wegen der Sprachsteuerung und so. Das ist ja etwas, was... Ja. Es ging ja rein um über Motion-Steuerung hinaus und hat ja eben auch diese Sprachsteuerung reingemacht. Und ich meine, was... Ich weiß noch, als sie das vorgestellt haben auf der E3-Pressekonferenz, wo ja auch Molyneux diese Milo-Tech-Demo gezeigt und so weiter, waren schon ein paar so, sei schon ganz, öffnet ganz coole Möglichkeiten mit dem Ding, während Move dann halt, ja, wirkt dann ehrlich gesagt sehr uninspiriert und wie du schon gesagt hast, Dings. Ja, und weil du es vorhin auch schon angesprochen hast, diese, sage ich jetzt mal, Verdruss von Core-Spielern gegenüber der Wii, liegt natürlich, also... Ich habe das Gefühl gehabt, diese Generation war dieser starke Erfolg der Wii unter Casual-Spielern war einerseits Segen, andererseits aber auch Fluch für Nintendo. Ja. Es hat nämlich natürlich dazu geführt, dass die dass sich nur auf der Wii die Spiele verkauft haben, die entweder sich immer gut verkaufen auf Nintendo-Konsolen, also ich gucke mir da an Mario Kart Wii, Zelda, Mario und so weiter, aber dass Third-Party-Hersteller, also ich glaube, das ist dieses ewige Nintendo-Problem mal wieder. Normalerweise ist es ja so, wenn eine Konsole erstmal Marktführer ist, dann flocken irgendwann alle dran. Das ist bei der PS2 passiert, das ist auch bei der PS1 ungefähr so passiert. Aber bei der Wii, es gab da diese kleine Welle, wo viele Third-Party-Entwickler gesagt haben, okay, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt entwickeln wir alle für die Wii. Um dann aber sehr schnell festzustellen, dass sich diese Spiele trotz der höheren Hardware-Basis nicht auf der Wii verkaufen. Also das sind dann vor allem, ich weiß, was da gab's. Mir fallen jetzt die ganzen Titel natürlich nicht mehr ein, aber ein Beispiel, was mir zum Beispiel einfällt, ist, dass Hideo Baba, der Produzent von Tales, damals gesagt hat, die Nintendo Wii wird ab jetzt die Plattform für die Flagship-Title von Tales werden. Und ein Teil später war diese Geschichte auch schon wieder gegessen. Also Tales of Grace hat sich auf der Wii extrem schlecht verkauft, was dann dazu geführt hat, dass dann irgendwann ja alle Tales-Spiele auf der PlayStation 3 rauskamen, weil da eben die Fans dieser Spiele drauf waren. Und das ist gleich auch mit westlichen Titeln passiert. Also ich meine, Call of Duty hat sich halt auf der Wii nicht so gut verkauft. Es hat sich, es gab dann dieses eine, wie heißt denn das? Meinst du dieses Mad irgendwas? War so ein Schwarz-Weiß-Spiel, wo du... Dieses Schwarz-Weiß-Spiel, genau. Hat sich auch überhaupt nicht gut verkauft. Und generell alle Spiele, die ab 18 waren oder größere Third-Party-Titel vor allem, kamen halt einfach ganz schlecht nur auf der Wii weg. Und weswegen sich die Wii dann auch im Endeffekt dann nicht absetzen konnte. Also rein der Casual-Markt und rein die Nintendo-Spiele, also First-Party-Titel, haben halt nicht ausgereicht. Vor allem, weil du schon gemerkt hast, die Third-Party-Hersteller haben sich dann irgendwann auf diese Spiele spezialisiert, die dann eindeutig billig produziert worden sind. Also vor allem Ubisoft hat unglaublich viele Fitness-Titel und sonst was Titel für die Wii herausgegeben. Und war damit ja auch erfolgreich. War damit auch erfolgreich, aber das sind halt nicht die Spiele, die, sage ich jetzt mal, die Konsole ziehen und nicht bei Core-Gamern. Und das hat meiner Meinung nach verhindert, dass die Nintendo Wii dann wirklich komplett weggezogen ist, weil sich dann natürlich die ganzen Third-Partys dann doch wieder auf die Xbox 360 und die PlayStation 3 konzentriert haben und dementsprechend dann über beide HD-Konsolen, die ja beide zusammen immer mindestens die Hälfte der weltweiten Konsolen stellten, dann immer noch genug eine Hardware-Base darstellen, die groß genug war, um zu rechtfertigen, warum man nicht das für die Wii entwickelt. Und ich glaube, das hat die anderen beiden HD-Konsolen dann wirklich im Endeffekt im Rennen gehalten. Ja, absolut. Also noch kurz Nachtrag, es hieß Mad World. Dieses schwarz-weiß Brawler-Spiel, genau. Das auch übertrieben brutal war und so. Ich glaube, das war, glaube ich, dieses erste große Spiel, wo alle gesagt haben, okay, jetzt kommt das, die Erwachsenen-Spiele irgendwie auf die Wii. Ich glaube, du hast damit absolut recht. Also, es ist auf jeden Fall so, dass, das ist so ein bisschen das, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, wenn man sie jetzt angucken würde, ich meine, das kann man statistisch natürlich nicht so nachweisen, aber wenn man sie jetzt angucken würde, wenn man Zahlen dazu hätte, was eben den Core-Markt ausmacht, was die Kernspiele ausmacht, was eben die richtigen Hobbyspieler quasi in dem Sinne ausmacht in den Verkaufszahlen der Wii, dann glaube ich, steht die Wii auf jeden Fall insgesamt schlechter da als die Xbox 60 und die PlayStation 3. Und ich glaube, da war eben diese hohen Verkaufszahlen waren damit ein Stück weit Augenwischerei, weil man nämlich tatsächlich, und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Unterschied mit der PlayStation 2, die sich sehr, sehr gut verkauft hat, wo dann irgendwann alle gesagt haben, okay, wir produzieren es für die PlayStation 2, wie du schon gesagt hast, alle haben sich dann so ein bisschen um die Konsole geschart und angefangen dafür zu entwickeln. Ich glaube, da waren die Verkaufszahlen tatsächlich aber immer noch in einem absolut überschaubaren Spielerbereich. PlayStation hat sich nicht groß mit dem iToy an irgendwelche Casual-Spieler verkauft, die sich dann nur für zwei Spiele in der kompletten Zeit, die sie die Konsole besitzen, beziehungsweise, sondern beziehungsweise sowas wie SingStar und iToy kamen in einer Zeit, in der die PlayStation 2 schon einen so großen Abstand hatte, dass das hat die Verkaufszahlen wahrscheinlich noch geboostet, aber nicht mehr in dem Sinne, dass sie gesagt haben, die ganze Basis bestand nur daraus, sondern die Basis stand richtig schon, genau. Genau, und das ist halt die Sache. Also die PlayStation war immerhin trotzdem noch eine Spielerkonsole. Es war eine Konsole, die tatsächlich für Videospieler gemacht war und von den meisten Videospielern eben auch konsumiert. Also die meisten Produkte wurden von Videospielern konsumiert, die auf der Konsole rausgekommen sind. Und das ist halt der große Unterschied. Also die Wii hat von Anfang an, und deswegen sind, wie gesagt, diese Verkaufszahlen, glaube ich, für die meisten Publisher eher Augenwischerei, weil die Wii U sich zwar, die Wii sich sehr, sehr gut verkauft hat, aber eben in einen Markt hinein, der sich für diese ganzen Spiele, die diese Publisher eben produzieren würden, überhaupt nicht interessiert hat. Und vor allem in einen Markt hinein, der gegebenenfalls mit dem Bundle Pack Wii Sports und einem zusätzlichen, ein, zwei zusätzlichen Spielen absolut zufrieden ist für die komplette Lebenszeit der Konsole in diesem Haushalt. Die Leute haben sich wahrscheinlich noch ein Wii Sports 2 gekauft, vielleicht haben sie Mario mal Wii Music oder sowas ausprobiert oder genau, sowas wie Mario Kart. Smash Bros. Und genau, und damit hat sich das Ganze dann auch erledigt. Und ich glaube, der große Unterschied, und das war eben auch wieder das, was, glaube ich, so manch einen zur Illusion hingerissen hat, dass sich eben auf der Wii U, auf der Wii auch ernsthafte Spiele verkaufen können, sind eben die First-Party-Titel. Aber ich glaube, gerade die sind eben auch wieder die große Ausnahme. Also die Leute, die eben Kernspieler sind und diese Konsolen besitzen, die spielen, glaube ich, zu 99,9% First-Party-Titel und kaufen sich auch deswegen. Und das sind eben die Fans davon. Die kaufen die dann wirklich dafür. Und es ist ja nicht so, dass die nicht gegebenenfalls auch andere Spiele kaufen würden, aber da gibt es keine große Schnittmenge. Es gibt nicht irgendwie so diese Leute, die sich das wegen allem kaufen, so wegen ernsthaften Spielen, wegen Casual-Spielen. Es gibt auch nicht die Leute, die sagen, naja, interessiere mich so ein bisschen für die First-Party-Titel, will aber auch andere spielen, sondern ich glaube, die Leute, die sich das ernsthaft wegen ernsthaften, in Anführungsstrichen, Spielen kaufen, sind die Leute, die es für die First-Party-Titel tun und die wollen dann eben auch diese First-Party-Titel spielen. Und der ganze Rest sind, glaube ich, fast Casual-Spieler und das ist eben der Großteil. Das hat tatsächlich einen riesen Unterschied gemacht. Ist ja auch absolut verständlich. Ich glaube, die meisten Leute waren einfach dann auch ein Stück weit abgeschreckt von dem Prinzip. Und ich glaube, das haben wir ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, ne, dass halt einfach irgendwie die meisten Kernspiele sich aus Prinzip von der Wii abgewandt haben, weil sie das Gefühl hatten, das ist eben so die Casual-Mainstream-Antwort, mit der wollen wir nichts zu tun haben, weil wir eben eine coole Nische sind so ein bisschen. Ich meine, auch das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, dass eben jetzt zu diesem Zeitpunkt, sagen wir, wenn die Wii damals nicht rausgekommen wäre, sondern Nintendo etwas gemacht hätte wie das N64. Jetzt einfach nur vom Prinzip her, dadurch, dass der GameCube auch schon so ein bisschen raus war, will ich den ein bisschen rausnehmen. Aber vielleicht irgendwas im Sinne des N64, was sich gut verkauft, starke First-Party-Titel hat, vielleicht technisch ein bisschen schlechter ist, aber sich durchaus trotzdem noch noch einige aktuelle Titel darstellen kann. Wenn sowas gekommen wäre und quasi mehr der Kernmarkt, dann hätte Nintendo vielleicht nicht unbedingt dieses Rennen gewonnen. Aber da sich in dieser Generation, natürlich auch ein Stück weit durch die Wii, aber da sich in dieser Generation grundlegend der ganze Markt so sehr verbreitert hat, dass man quasi jetzt einen wesentlich größeren Mainstream-Markt hat, wie es heutzutage der Fall ist. Ich glaube, wenn man jetzt mit sowas wie der Wii kommen würde und sagen würde, jetzt gehen wir auch in einen weiteren Bereich, ich glaube, heutzutage würde es kaum noch einen stören. Ich glaube, damals war das noch so eine eingeschworene Nische, in Anführungsstrichen, der Markt, dass man damals sich eben immer noch auch abgrenzen wollte von derartigen Mainstream-Sachen, dass eben die Wii, glaube ich, dadurch sehr im Ansehen der vieler Core-Spieler gesunken ist, wohingegen es heutzutage, glaube ich, kein großes Problem mehr wäre, wenn heute die Wii kommen würde, wo der Markt eh schon wesentlich offener und größer ist. Ja. Aber ich meine, das ist absolute Spekulation. Ja, das ist Spekulation. Also ich glaube, es wäre halb so schlimm gewesen, wenn die Wii es wirklich geschafft hätte, die Third-Party-Hersteller an sich zu binden und eben auch viele große Core-Titel rauszubringen, wäre es irgendwann, wie soll ich sagen, hätte sich dieser Trotz dann irgendwann einfach zerflossen, weil einfach dann viele gesagt haben, okay, es ist auch okay, jetzt zu haben, weil es gibt viele Titel, die es wert sind, drauf zu spielen. Aber die gab es halt irgendwie nie. Deswegen konnte man auch immer diese Haltung auch aufrechterhalten. Und das stimmt, das ist natürlich auch ein bisschen schade, weil man muss natürlich letztendlich sagen, für all die Möglichkeiten, die Wii-Steuerung hatte, es gab eigentlich nur einen einzigen Entwickler, der diese Möglichkeiten wirklich genutzt hat. Das war halt wie immer Nintendo selbst. Und absolut, das ist ein Problem, was Nintendo auch in die heutige Generation mit reinträgt. Und zwar sind sie auch eigentlich die einzigen, die das Wii U-Pad momentan richtig nutzen. Und dementsprechend glaube ich einfach... Auch wenn man zu Handhelds geht, ich meine, ja, genau. Handhelds ist ja genau dasselbe. Richtig, also von daher... Ja. Ja, schwer zu sagen. Ich habe nur das Gefühl, es hätte besser laufen können, zu einem anderen Zeitpunkt. Und natürlich hast du recht, es hätte auch wesentlich besser laufen können, wenn man sich einfach ein bisschen mehr tatsächlich auch noch auf den Kernmarkt spezialisiert hätte. Man hatte zwischendurch das Gefühl, Nintendo ist jetzt in diesen Casual-Markt eingedrungen, das war auch der erklärte Plan, aber sie haben sich ein bisschen zu sehr drauf versteift und den Kernmarkt sehr vernachlässigt. Ich meine, wir haben schon über Twilight Princess geredet, wir haben schon über andere Dinge geredet, die eben auch bei der Wii selbst mit First-Party-Titeln eben ein bisschen schief gelaufen sind, zumindest Fan-Meinung nach. Also, dass man wahrscheinlich auch letztendlich hätte trotzdem einen besseren Job machen können in der Hinsicht, dass man eben den Kernmarkt bisschen mehr wieder mit einbindet. Also man hat das Gefühl gehabt, die ersten zwei, drei Jahre hat sich Nintendo kaum den Kernmarkt bemüht, weil sie ihn nicht brauchten. Und erst dann haben sie festgestellt, Moment mal, mit dem Casual-Markt, den wir jetzt haben, sind wir zwar sehr zufrieden, aber den binden wir nicht unbedingt an uns. Das ist kein Markt, den wir irgendwie noch lange füttern können mit neuer Hardware und neuer Software. Wir brauchen die Spieler, die tatsächlich wirklich intensiv spielen, weil das sind nämlich die Leute, die da auch langfristig Sachen kaufen. Diese Kundenbindungen, haben wir ja vorhin auch schon drüber geredet, ist eben nicht so richtig erfolgt bei der Wii, glaube ich, mit den Casual-Spielern. Und da hat Nintendo dann plötzlich festgestellt, oh, jetzt vielleicht brauchen wir doch noch die Kernspieler. Dann war es, glaube ich, schon vielleicht ein bisschen zu spät. Ich meine, dann ist einfach so ein bisschen der Zug abgefahren gewesen. Ja. Vermutlich. Wir haben jetzt allerdings noch gar nicht, ich glaube, wir haben ein kleines Thema ein bisschen übersprungen, wir haben jetzt nämlich noch gar nicht über die eigentliche Technik geredet, die so quasi in den Konsolen drinsteckt. Ich meine, wir waren jetzt schon quasi ein bisschen bei der Peripherie und ich glaube, auch zu Kinect könnte man wahrscheinlich später noch ein bisschen mehr sagen, aber ich glaube, ein bisschen wichtiger erstmal quasi im ersten Moment, weil wir ja vorhin schon über den Überblick geredet haben, ist vielleicht auch nochmal über die allgemeine Technik zu reden, die da drin gesteckt hat. Ich meine, bestimmen für die letzte Generation war ja einfach hauptsächlich der große Unterschied zwischen der PlayStation 3 und der Xbox 360, zumindest im Kernmarkt. Und der Cell-Chip der PlayStation 3, auch über den haben wir schon geredet, war tatsächlich, glaube ich, so eine Mischung aus Krücke und also es war irgendwie komisch. Also am Ende hatte man das Gefühl, er könnte tatsächlich zum Vorteil gereichen, als sich alle daran gewöhnt hatten und festgestellt haben, dass er eigentlich der kraftvollere Chip war. Er war ja immer schon der kraftvollere Chip und viele haben ja auch am Anfang gesagt, das ist ja das, was irgendwie, das ist ja auch irgendwie das, was die PlayStation 3 irgendwie herausgekommen hat, auch vom PC her, eine völlig andere Architektur in dem Sinne mit dem Cell-Chip, während die Xbox 360 ja schon ein bisschen näher an der PC-Architektur war. Und aber wirklich viele Entwickler wirklich sehr viele Probleme mit diesem Cell-Chip hatten und sich das ja leider eigentlich fast über die gesamte Generation hinweggezogen hat, jetzt mal First-Party-Entwickler abgesehen. Absolut, ich meine, der Cell-Chip war, glaube ich, der große entscheidende Unterschied. Das war der große entscheidende Unterschied natürlich nicht unbedingt für die Käufer, weil ja die Spiele letztendlich auf beiden Plattformen erschienen sind, aber auch das werden wir, glaube ich, in Zukunft nicht mehr groß wirklich sehen, weil jetzt die Konsolen wesentlich näher aneinander rücken und jetzt auch beide sehr PC-ähnliche Architektur haben, sodass sie letztendlich sich alle Plattformen, PC, PlayStation 4, Xbox One und auch eben Wii U in Anführungsstrichen, aber diese ganzen Plattformen sind sich wesentlich näher. Das war eben in der letzten Generation nicht der Fall und ich glaube, da hat man dann doch recht schnell gesehen, dass es immer mal wieder die Situation gab und ich meine, du wirst da garantiert ein Lied von singen können. Leute, die beide Konsolen besessen haben, haben sich viele Spiele trotzdem auf der Xbox 360 gekauft. Warum? Weil sie oft genug, wenn es Multiplattform-Titel war, darauf besser liefen, stabiler. Die PlayStation 3 hatte großes Potenzial, es war der kraftvollere Chip und ich meine, wir haben am Ende der Generation mit Sachen wie Uncharted 3 zum Beispiel gesehen und auch jetzt gerade Last of Us dergleichen, die hat unendliches Potenzial, auch noch was quasi die grafische Qualität angeht und auch den Umfang von Spielen, aber am Anfang, als noch keiner mit dem Ding umgehen konnte, da war es tatsächlich so, dass es ja ganze Desaster gab. Ich meine, PlayStation 3 und Skyrim an sich schon alleine, um jetzt mal in ein Beispiel rauszugreifen und ich meine, das ist das Ende der Generation, Skyrim ist noch nicht wahnsinnig alt, ist jetzt 2 Jahre alt genau fast. Skyrim auf der PlayStation 3 lief, glaube ich, das erste Jahr komplett nicht so, wie es laufen zumindest sollte. Zumindest auch. Also ich glaube, Skyrim war viel schlechter auf der PS3. Es gab Speicherprobleme, blablabla. Dann mit dem DLC, der ja ewig nicht für die PlayStation 3 rausgekommen ist, weil sie einfach super, also weil Bethesda super viele Probleme hatte mit dem scheiß DLC. Also ich glaube, Bethesda ist wirklich, also das ist wirklich so dieser prominenteste Fall, der mir eingefallen ist, wo man wirklich gemerkt hat, wie problematisch die Multientwicklung oder der Port für die PlayStation 3 sein kann. Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, die halt am besten am Ende vor der Generation dann gezeigt haben, was die PS3 eigentlich im Vergleich zu Xbox 360 kann, sind halt Spiele wie eben God of War 3, Uncharted 3, Last of Us, also die Spiele von First- oder Second-Party-Herstellern, die sie natürlich genug Zeit der Welt hatten, um sich jetzt mit diesem Cell-Chip zu beschäftigen und den jetzt auch zu meistern. Und da siehst du natürlich, es gibt kein Xbox 360-Spiel, was so gut aussieht wie jetzt Uncharted 3 oder Last of Us. Also, auf jeden Fall. Muss man einfach so sagen. Und ich weiß auch noch, Bayonetta damals, als es rauskam, bevor dem ersten Patch war Bayonetta auf der PS3 auch, also nicht, man kann nicht sagen, dass es unspielbar war, aber die Framerate-Drops, die man auf der PS3-Version hatte, bei so einem schnellen Actionspiel, das war echt nicht schön anzusehen. Und das hat sich auch in vielen Wertungen dann auch wiedergespielt. Ich glaube, die PlayStation 3-Version von Bayonetta hat im Schnitt irgendwie 5 oder 6% weniger gekriegt. Also dementsprechend hat man ja auch bei Sony ja auch bei der Präsentation der PS4 halbwegs zugegeben, dass sie zwar stolz auf diese Technologie sind, die sie damals eingeführt haben, aber dass es vielleicht im Endeffekt nicht so ganz die beste Idee war. Und ich meine, grundlegend können sie auch stolz drauf sein. Also wie man jetzt sieht, die Technik an sich hat ja noch mehr Potenzial, als jetzt sogar schon ausgenutzt wird. Ich meine, es war ja ein tolles technisches Problem, war halt daran, dass sie, glaube ich, nicht ganz. Ich meine, es war in dem Sinne wie ein Experiment und so ein Sprung ins kalte Wasser. Es war nicht ganz klar. Ich glaube, rein von der Architektur her hat man schon erwartet, dass es am Anfang Probleme geben wird, dass sich Leute darauf einstellen müssen. Ich glaube, man hat einfach nur gehofft und gedacht, dass es wesentlich schneller geht, als letztendlich der Fall war. Also ich meine, auch Naughty Dog hat jetzt bewiesen, wie es geht und hat auch schon immer wesentlich besser mit dem Chip umgehen können, aber trotzdem auch in Uncharted 1 sah nicht viel besser aus, als obwohl es potenziell die Möglichkeit gehabt hätte, sah auch nicht viel besser aus in Uncharted 2 eigentlich auch noch nicht, als eben Konkurrenzprodukte auf der Xbox 360. Oft genug sahen tatsächlich sogar Xbox 360 Produkte ein bisschen besser aus als die PlayStation 3, einfach nur, weil man eben nicht die Möglichkeit hatte, das wirklich so spezifisch an die Architektur anzupassen, dass es eben einen großen Unterschied macht. Und ich glaube letztendlich, und das haben sie, wie du schon gesagt hast, ja auch zugegeben, letztendlich war es eigentlich ein Fehler. Ich glaube, letztendlich, klar, jetzt am Ende sieht man, was alles möglich ist, aber jetzt ist es auch mehr oder minder egal. Über einen Großteil der Generation hinweg war es eben nicht der Fall. Ein Großteil der Generation hinweg war die Xbox 360 die sichere und bessere Plattform. Und ich meine, wie schon gesagt, du hattest ja beide Konsolen zu Hause. Du hast trotzdem meistens auf der Xbox 360 gespielt, einfach. Ja. Weil es halt die sicherere Variante war, sich ein Spiel auf der Xbox zu holen. Ich meine, du hast Skyrim zum, hast du Skyrim zum Launch gehabt? Ich glaube direkt 2-3 Wochen nach Launch, also relativ nah am Launch. Oder du hast es fast direkt nach dem Launch gespielt. Ich weiß, dass ich damals noch als das erste Mal gestartet hast, da saß ich noch bei dir, wir saßen zusammen auf dem Bett und ich habe es schon wieder angeguckt. Das lief von Anfang an perfekt. Ich meine, ein Jahr später hat es auf der PlayStation 3 immer noch nicht richtig funktioniert. Und das ist schon eine sehr, sehr, sehr starke Aussage. Also ich meine, ich will gar nicht wissen, wie die Verkaufszahlen auf der PlayStation 3 waren. Ich glaube, die waren trotzdem gut. Die waren gut. Garantiert. Bestimmt, ich meine, viele haben aber sich ja die damals Frustration. Gekauft. Ich glaube, die wenigsten Käufer, was heißt die wenigsten? Also ich glaube, viele Käufer haben sich halt, die haben eine PlayStation 3, gehen in den Laden und wollen halt Skyrim haben. Natürlich nehmen sie sich einfach die PlayStation 3-Version mit. Wer wusste denn damals natürlich schon, welche Probleme es da auf jeden Fall geben würde? Ja, definitiv. Ich glaube, das ist halt technisch so der große Unterschied. Ich meine, von der Wii brauchen wir nicht reden. Grundlegend haben sich die anderen, die beiden Konsolen von der Hardware nicht groß unterschieden. Xbox 360 und PlayStation 3. Ich glaube, die Wii fällt da raus, das wissen wir alle. Das war halt die wesentlich schwächere Konsole, aber das war ja auch der erklärte Plan von Microsoft von Nintendo. Das war der Plan von Microsoft. Dass die Wii abkackt, technisch gesehen. Ja, das war halt der große Plan von Nintendo, eben zu sagen, wir wollen nicht mehr an diesem ganzen Rennen teilnehmen. Ich glaube, das ist natürlich auch noch ein Stück weit der Grund, warum eben die Wii so geworden ist, wie sie geworden ist. Nintendo hat es ja von Anfang an klar gesagt, wir wollen nicht mehr an diesem ewigen Hardware-Rennen teilnehmen. Wir wollen nicht mehr daran teilnehmen. Ich meine, was ja auch ein bisschen nachvollziehbar war, ich meine, der GameCube war technisch stärker als die PlayStation 2. Hat man ja an Resident Evil 4 gesehen, aber das hat der GameCube halt nicht gerettet. Richtig, und auch da wieder war dasselbe Problem, das letztendlich die PlayStation 3 dann auch hatte. Der GameCube war technisch gesehen zwar wahrscheinlich stärker, war aber auch schwerer dafür zu entwickeln. Wobei natürlich der Unterschied Problem zwischen GameCube und PlayStation 2 natürlich nicht so groß war wie zwischen PlayStation 3 und Wii. Das ist natürlich schon mal was anderes, aber klar, die Wii hat natürlich dadurch die Möglichkeit, sich für, also die hat ja weniger als die Hälfte von der PlayStation 3 gekostet. Also das ist halt. Ja, klar, natürlich. Riesenvorteil auch in dem Moment, ja, auf jeden Fall. Genau, aber weißt du, bevor ich vielleicht noch dazu, wo wir aufs nächste Thema vielleicht übergehen können, jetzt von der Hardware aus, warum auch die Xbox 360 meiner Meinung nach ein bisschen auch die beliebtere Konsole jetzt vielleicht von mir war Xbox Live. Ja, Online-System. Genau, also ich würde sagen, klar, Xbox Live gibt es auch schon seit der ersten Xbox, auch die PlayStation 2 hat schon so den Ausflug über den Internetadapter ins Internet gemacht, aber diese Generation ist, glaube ich, so die erste, wo man wirklich sagen kann, dass alle drei Konsolen auf jeden Fall online vernetzt waren, eine weniger. Also zumindest kann man sagen, Online-Spielen auf den Konsolen ist in dieser Generation groß geworden und da muss man natürlich erstmal wieder sagen, also ich glaube, das kann man ganz klar sagen, dass Nintendo auf jeden Fall das archaischste Online-System hatte. Abstand, ja. Ich glaube auch der digitale Vertrieb und generell Online-Spiele und der Komfort bei Nintendos Online-System war auf jeden Fall ja verbesserungswürdig. Friends-Codes und so weiter waren jetzt nicht gerade Sachen, die jetzt dafür geführt haben, dass jetzt viele Leute gedacht haben, okay, ich muss jetzt immer online sein mit der Nintendo Wii. Auch Smash Bros. Und so weiter, das ist ja zum Beispiel einer der wenigen Spiele war, die man auf Wii online spielen konnte, lief auch so viel. Ich weiß nicht immer ganz ruckelfrei, also der Netcode war nicht ganz gut. Also Nintendo hat sich noch wirklich schwer getan mit dem Einstieg in die Online-Umgebung, während natürlich Microsoft die längste Erfahrung hatte. Xbox Live, wie gesagt, schon seit der ersten Xbox und es hat sich auch so bewahrheitet. Also Xbox Live Gold hat man ja gebraucht, um eben online zu spielen und ich glaube, viele haben auch das Abo dann auch ja mehr oder weniger gern bezahlt, weil die Server wirklich gut liefen, man einen guten Service gekriegt hat. Cross zum Beispiel, etwas, was die PlayStation 3 ja nie nachgereicht bekommen hat, war zum Beispiel auch Cross-Game-Chat und Cross-Game, also Voice-Chat, was ich zum Beispiel auch oft genutzt habe. Man kann einfach verschiedene Spiele spielen und trotzdem mit seinen Freunden Chat gleichzeitig über Xbox Live eben Skype, also Voice-Chat machen. Auch der Xbox Marketplace und so weiter war am Anfang sehr viel übersichtlicher, sehr viel, der digitale Content war auf Xbox auch über Xbox Live Arcade sehr viel variantenreicher, als es eben im PlayStation Network der Fall, was sich natürlich dann auch später verändert hat. Also das PlayStation Network hat sich dann weiterentwickelt und ist mittlerweile durch PlayStation Plus wahrscheinlich mindestens ebenbürtig, auch wenn ein paar Funktionen auf jeden Fall immer noch fehlen, die aber mit der PlayStation 4 wahrscheinlich dann auch, wo dann sich dann beide wahrscheinlich auch eher angleichen werden. Aber nicht unerwähnt lassen muss man da natürlich auch bei der PlayStation 3 dann der große Sony-Hack. Ich glaube, das ist so das Ereignis, was auch vielen so im Kopf geblieben ist, also die Zeit, als das PlayStation Network für ein paar Wochen komplett außer Gefecht gesetzt worden ist für viel Verärgerung bei den Spielern gesorgt hat und da unter anderem auch bei mir Leute, die ihre Kreditkarteninformationen angegeben hatten und so weiter, neue Kreditkarte anschaffen und so weiter, also war auf jeden Fall nicht die beste Generation für Sony auch in dem Sinne und vielleicht noch etwas, was vielleicht ganz lustig ist eigentlich, was ich in dem Zusammenhang erwähnen möchte, ist, dass gerade im Zusammenhang mit dieser Online-Geschichte, Online-Accounts und auch ein bisschen so teilen, was man so spielt und so, die Einführung von Achievements auf der Xbox, also ich glaube, viel unterschätzen, welchen Einfluss diese kleine Gimmick wirklich auf diese, auf die Videospielszene irgendwie hatte. Also alle haben gedacht, ja gut, Achievements, keine Ahnung, ist halt wie früher halt Highscores knacken oder sonst irgendwas. Aber plötzlich laufen halt Leute rum, die halt Spiele spielen und sie wollen einfach nur diese 1000 haben, also diese 1000 Gamerscore. Und man möchte einfach diese Spiele spielen und möchte dann, dass diese Achievements aufploppen und so weiter. Das hat dann zu einem Run von Leuten geführt. Also gab dann ganze Seiten davon, wo es nur um Guides ging, wie man diese 1000 Gamerscore-Punkte kriegt. Oder dass sich Leute dann Spiele gekauft haben, bei denen es möglichst einfach war, 1000 Gamerscore zu kriegen. Und was es dann ausgelöst hat, dass dann sogar Sony dann im Nachhinein die Trophies mit einführen musste, weil die Nachfrage danach so groß war. Also das ist so eine Sache, wo ich mir denke, okay, also ich meine, das sind halt Achievements. Ja, aber du hast vollkommen recht, ich glaube gerade die Achievements sind, auf das Online-Ding werde ich gleich noch ein bisschen eingehen gleich, aber gerade die Achievements sind, glaube ich, tatsächlich eine Sache, die den wenigsten bewusst ist, die sich auch kaum Gedanken drüber machen, weil es eben etwas ist, was so im Hintergrund einfach abläuft. Also es ist natürlich trotzdem eine zusätzliche Motivation, aber es passiert so nebenher, ohne dass man sich da so aktiv Gedanken drüber macht meistens, dass man da eigentlich gar nicht groß drüber nachdenkt, dass es irgendwie passiert ist, aber vor allem, also ich habe das Gefühl, es gab schon immer Achievements, aber natürlich, Achievements gibt es auch erst seit dieser Generation. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein großer Motivationsfaktor ist, der so sehr schön subtil im Hintergrund funktioniert, dass die meisten Leute sich gar nicht groß bewusst sind, dass er überhaupt existiert als solcher. Ich bin jetzt auch niemand, der durch ein Spiel geht und sämtliche Achievements haben möchte, aber es gibt immer mal wieder so Sachen, wo ich so denke, ah, da habe ich ein Achievement gekriegt, was brauche ich dafür eigentlich? Und es gibt auch immer noch mal wieder dieses Achievements durchgehen, die Liste durchgehen und sehen, ah, da gibt es versteckte Achievements, was könnte das sein? Oder irgendwelche Achievement-Namen durchlesen und denken, ich kann mir schon vorstellen, wo das ungefähr dann relevant wird, was muss ich da wohl für tun? Achievements sind einfach ein Teil des Spiels mittlerweile und an sich, glaube ich, eine extrem clevere Möglichkeit gewesen. Ich meine, auf der PlayStation 3 gab es dann die Trophies. Ich glaube, auf der Wii gibt es gar nichts Vergleichbares, oder? Gibt's nicht. Und auf der Wii U gibt es das immer noch nicht. Ja, und ich bin auch nicht der Meinung, dass das jetzt irgendwie ein Kaufgrund ist, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es irgendwie ein Stück weit irgendwie dieses ganze Gamertag, Gamerscore eben auch dieses, wie immer halt, ich meine, auch wenn viele sagen, ne, das ist einfach nur so ein Highscore-Ding. Natürlich ist es das, aber was ist denn der Sinn von Highscores? Dass andere Leute sehen können, wie gut du in dem Spiel bist. Ich meine, was anderes ist es ja nicht. Und natürlich funktioniert das mit einem Gamertag und den entsprechenden Achievements genauso. Von daher glaube ich auch, dass man das fast nur unterschätzen kann, was Achievements letztendlich doch ausmachen. Ich weiß gar nicht, wann Steam dann auch Achievements eingeführt hat. Steam hat es in dem Sinne gar nicht groß eingeführt, sondern bei Steam wurde es mit den Spielen eingeführt. Also es gibt einfach einige Spiele, die Achievements auf den Konsolen hatten und diese eben auch auf Steam zulassen wollten und Steam hat dafür ein relativ einfaches System. Ich meine, Achievements sind nicht besonders elaboriert oder kompliziert. Ne? Das ist halt eine Meldung, die aufploppt. Ich meine, Steam hatte schon immer ein In-Game-Game-Menü von Steam. Du konntest immer mit Alt-Tab wechseln, nicht mit Alt-Tab, einfach nur mit, was war das, STRG-Tab, wechseln auf die Steam-Oberfläche. Im Game hast du dann halt irgendwie deinen Voice, dein Chat mit deinen Freunden, deine Spielliste, alles derartige Sachen. Also sowas war schon angelegt von Anfang an. Das heißt, so eine aufploppende Meldung musste man einfach nur daran integrieren und letztendlich eine Liste in die Spielepage zu integrieren, ist jetzt auch eine Sache von 10 Minuten. Von daher war das, glaube ich, relativ easy. Aber ich meine, ich zum Beispiel bin kein Konsolenspieler und ich kenne Achievements und ich habe auch Achievements ein Stück weit schätzen gelernt. So. Und ich vor allem einfach auch, was für ein popkulturelles Ding das ist. Ich meine, jeder weiß heutzutage, was ein Achievement ist. Und dieses Achievement unlockt unter irgendwie 1000 Dingen. Irgendwie Gamer, die heiraten und irgendwie so ein großes Schild hochhalten auf ihrem Hochzeitsfoto. Achievement unlocked, happily married oder so ein Gedöns. Also Achievements sind im popkulturellen Bewusstsein definitiv vorhanden. Ich meine, es gibt ganze Flash-Spiele, die nichts anderes machen als Achievement. Kennst du dieses eine sehr schöne Spiel? Ich glaube, es heißt einfach nur Achievement unlocked, wo du so einen Elefanten durch so ein Level steuerst. Du machst den ersten Schritt. Du hast den zweiten Schritt. Richtig, genau. Dann springst du das erste Mal, du stirbst das erste Mal bounst du von drei Wänden ab und fällst dann auf Spikes oder so ein Kram. Also das ist tatsächlich einfach was geworden, was irgendwie für die meisten Spieler nicht einfach nur irgendwie so im Hinterkopf existiert, sondern was tatsächlich irgendwie, wie gesagt, so ein popkulturelles Meme fast geworden ist. Und von daher Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann man das fast nur unterschätzen. Die Online-Systeme, ja, da kann ich wahrscheinlich so wahnsinnig viel zu sagen. Ich meine, ich finde es immer noch ein bisschen verrückt eigentlich, dass die Wii tatsächlich so ein archaisches System hatte. Und ich verstehe es auch bis heute nicht. Auch damals waren, also natürlich, die ganze Struktur dafür herzustellen, ist jetzt auch kein super einfaches Unterfangen, aber es ist auch nicht besonders kompliziert. Ich habe das Gefühl, ein stabiles Online-System zu schaffen, hat wesentlich mehr mit Struktur, mit Serverstruktur und mit Willen zu tun, als mit wirklich großen technischen Hürden. Ja, also technische Hürden Xbox, auf jeden Fall sind sie auch, waren es auf jeden Fall nicht. Ja, genau, das meine ich. Deswegen finde ich es auch so unverständlich, dass es immer noch so viele große Probleme mit Online-Systemen gab. Ich meine, der PlayStation 3-Hack, den lassen wir da jetzt mal raus, das ist natürlich was ganz anderes. Ich meine, da war das Problem natürlich, und das hätte auch Microsoft so passieren können, eher mit der Sicherheit, aber grundlegend überhaupt ein System zu schaffen, das in dem Moment quasi konkurrenzfähig ist, dass Nintendo das nie hingekriegt hat, finde ich bis heute absolut unverständlich. Und ich meine, auch die Wii U scheint ja nicht das beste System. Ich glaube, das Problem ist natürlich auch, Online-System beinhaltet ja zum Beispiel auch Account, also zum Beispiel, wie ist es mit dem Kauf von digitalen Spielen und so weiter. Wir haben ja momentan auf Steam, auf Xbox Live, auf PSN ist ja gang und gäbe, alles ist an deinen Account gebunden. Du kannst dein Spiel immer wieder runterladen, solange du dich im Account einloggst und so weiter. Aber die Konsolenbindung bei Nintendo und das Nichtvorhandensein eines richtigen Accountsystems habe ich bis heute noch nicht verstanden. Ich meine, bis heute ist, es gibt jetzt auf der Wii U zumindest ein halbes Account, den würde ich behaupten, weil der Account immer noch an die Konsole gebunden ist, weil was halt irgendwie nicht Sinn der Sache ist. Aber auf Nintendo 3DS warte ich bis heute noch auf ein Account-System, aber es sind halt so Sachen, das ist überhaupt nicht schwierig. Also das kann mir keiner erzählen, dass da technische Hürden gibt, weil andere machen das schon seit Jahren und es funktioniert. Es fehlt anscheinend bei Nintendo einfach nur der Wille, ein Online-System zu schaffen, was einfach nur Standard ist. Ich erwarte ja nicht mal irgendwie eins, das irgendwie viel besser ist, irgendwas aber besser zumindest macht, irgendwelche, die ganzen Basic-Funktionen wären halt schön, wenn sie da wären. Und das sind sie halt nicht. Und das ist halt wirklich, keine Ahnung. Also, das hat Nintendo. Ja, stimmt, das hat Nintendo. Ich meine, ich hab dir ja vorhin gesagt, dass Miyamoto sich letztens dazu geäußert hat, dass Mario und Online wahrscheinlich erst in 10 Jahren soweit sein wird. Also, du denkst dir halt, ja, was? Stimmt, ja, auf eine Frage, wie es denn mit Online- und Multiplayer-Möglichkeiten bei Mario aussieht, meint er, ja, die Zeit ist dafür noch nicht ganz reif und wahrscheinlich wird es erst in 10 Jahren realisierbar sein, wo wir jetzt auch gedacht haben, naja, in 10 Jahren haben wir dann wahrscheinlich mittlerweile 2024. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt noch derartige Konsolenstrukturen und nicht online oder doch online gibt. Also ich meine, derzeit entwickelt sich alles in ein mehr oder minder halbwegs offenes MMO-System, bei den meisten auch nur halbwegs dafür geeigneten Programmen. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie vor 10 Jahren tatsächlich reden kann. Ich glaube, bis dahin hat sich wesentlich ganz andere Dinge wesentlich verändert. Aber ich denke, wo wir gerade bei dem ganzen Online-Ding sind, können wir auch ganz gut eigentlich ins nächste Thema übergehen. Es ist nämlich so ein bisschen Digital Distribution, was eben in dieser Konsolengeneration so Einzug gehalten hat. Und ich denke auch in der Hinsicht, weil wir über Digital Distribution ja schon öfters mal geredet haben, vielleicht ein bisschen spezifischer mal über DLCs reden. Ja. Auch die sind ja letztendlich mit dieser Generation erst wirklich groß geworden. Ich glaube, angefangen so richtig im Kopf der meisten Menschen hat das, glaube ich, Oblivion. Mit so Sachen wie zum Beispiel, genau, mit der Pferderüstung für Oblivion. Die nichts gebracht wir haben's nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, die hat 4 Euro gekostet oder sowas. Die war unfassbar teuer, glaube ich. Für das, was ich weiß nicht mehr, was es war. Ich könnte sogar fast... ich würde es fast 10 Euro in den Raum werfen, aber ich glaube, das ist vielleicht sogar zu viel. Ich bin der Meinung, es war am Anfang wirklich übertrieben viel, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, deswegen lasse ich es jetzt mal weg. Aber 4 Euro wird sie mindestens gekostet kann haben. Ja, mal kurz nach. Ich bin ja auch tatsächlich stolzer Besitzer der Pferderüstung. Natürlich, weil ich mir dann irgendwann mal, nachdem ich mir Shivering Isles einzeln gekauft hatte und eben alles hatte, habe ich mir dann irgendwann mal auf Steam eben die Game of the Year Edition gekauft, wo die Pferderüstung mit dabei ist. Bin also stolzer Besitzer der Pferderüstung und ich spiele auch gerade Oblivion wieder und habe auch gerade eine Nachricht in-game bekommen, weil ich eben die Pferderüstung mit installiert habe, dass ich mich jetzt irgendwo zu, ich glaube nach Breville oder so, in irgendeine Stadt zum Pferdehändler begeben kann. Da gäbe es jetzt auch schicke Rüstungen zu kaufen für mein Pferd. aber ja, damit hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Ich meine, auch davor gab es natürlich schon runterladbare Inhalte. Auch davor gab es schon kostenpflichtige Inhalte, aber ich glaube gerade der Unterschied ist eben, dass es davor eben sowas wie zum Beispiel Map Packs waren im Normalfall früher umsonst, die wurden mit Patches geliefert oder waren eben runterladbar auf der Herstellerwebsite und Add-ons waren wirklich einfach Vollpreis oder Halbvollpreis Sachen, die man sich im Laden kaufen konnte. Das waren also wirklich richtige Add-ons, also eine Mischung aus einem Umsonst-Inhalt, der eben einen gewissen sehr geringen Umfang hat und einem richtigen Add-on, das wiederum einen sehr großen Umfang haben musste, war eben dieses DLC-Ding, dass man sich mittelgroße Happen fürs Spiel runterladen kann, was eben noch damals auch zu der Zeit, wo im DSL in den Anfangsschuhen stand, und die meisten Leute maximal DSLR 1000 hatten. Auch zu der Zeit konnte man so 200 Megabyte, 300 Megabyte Pakete ganz gut runterladen und man konnte aber schon dafür Geld verlangen, weil sie eben groß genug waren und damit ging das Ganze eben los. Bethesda hat auch später in Interviews oft genug zugegeben, dass das mit der Pferderüstung nicht so eine gute Idee war. letztendlich haben sie ja noch einige andere DLCs quasi rausgebracht, aber Bethesda war eben eins der ersten großen Studios, einer der ersten großen Firmen, die mit DLCs eben so umfangreich experimentiert haben und ja letztendlich auch ganz erfolgreich. Ich meine, für Skyrim funktioniert es ja ganz gut, allerdings haben sie auch bei Skyrim gebraucht. Selbst bei Fallout 3 gab es, glaube ich, noch einiges an Kritik, was das angeht. Da reden wir vielleicht nochmal dann in der nächsten Folge, wo wir über die Spiele reden, drüber. Aber DLCs haben halt eben hier ihren Anfang gefunden. Und ich meine, offensichtlich hat es ja auch haufenweise Vorteile. Der Publisher oder beziehungsweise der Spielehersteller muss sich nicht so wahnsinnig reinhängen. Es ist jetzt irgendwie kein Add-on, an das man nochmal im Jahr irgendwie arbeitet, sondern es sind eher so kleinere Zusatzinhalte. Es generiert gleichzeitig die ganze Zeit immer mal wieder Cashflow, dass du immer mal wieder Einnahmen hast, um eben an weiteren Sachen zu arbeiten. Es steigert logischerweise das Interesse an einem Spiel. Ein Spiel, das eben jetzt rauskommt und dann ein halbes Jahr später ein Add-on kriegt, kann bedeuten, dass die Leute das halt eben durchspielen, nach 3 Wochen durchhaben spätestens und es dann einfach nochmal 5-6 Monate liegen lassen und sich gegebenenfalls dann auch nicht unbedingt das Add-on kaufen, weil eben das Spiel jetzt schon so weit aus dem Gedächtnis raus ist. DLCs, die natürlich alle paar Monate kommen, sind wesentlich einfacher irgendwie dazu geeignet, um die Leute eben bei der Stange zu halten und sie immer mal wieder in das Spiel zu interessieren. Und sie sind natürlich als Digital Download super einfach umzusetzen und vor allem sehr, sehr praktisch für den Hersteller, weil man eben keine CDs oder DVDs pressen muss. Man muss sich nicht um Vertriebswege kümmern, man bietet es einfach zum Download an und dann ist die ganze Sache schon erledigt. Plattformen wie Steam machen es einfach und ich glaube, das ist eben auch wieder deswegen ein sehr guter Übergang gerade gewesen von den Online-Systemen zu DLCs. Ohne Xbox Live zum Beispiel wäre das auch nicht möglich gewesen. Ich meine, wenn du im Konsolenmarkt nicht eine derartige Plattform gehabt hättest, die das Ganze umsetzt eben und mit dem PSN, wo man eben diese DLCs auch runterladen kann, dann wären die, glaube ich, auch nicht so groß im Kommen gewesen, weil dann wäre der PC die einzige Plattform gewesen, auf der das wirklich gut funktioniert hätte. Mit Steam, Xbox Live und dem PSN ist sowas wunderbar umsetzbar und ich glaube, das hat durchaus einen großen Eindruck hinterlassen. Ich meine, es gibt heutzutage auch Spiele, die da nicht so viel mitmachen, aber gucken wir uns ein Borderlands 2 an. Das lebt von seinen DLCs. Ich meine, es gab den Season Pass, es gab 4 angekündigte DLCs von Anfang an. Sie haben jetzt gerade einen 5. rausgebracht oder bringen demnächst einen 5. raus. Super viele Skin-Packs und so ein Kram konnte man kaufen. Also ich glaube, du konntest mindestens dasselbe, was du damals in das ursprüngliche Spiel investiert hattest. Du kannst mindestens dasselbe, wenn nicht sogar noch mehr, nochmal investieren in das Spiel, um eben die ganzen DLCs und die ganzen Skin-Packs zu kaufen. Extrem erfolgreiches Konzept und auch jetzt gerade groß geworden in den letzten Generationen. Ja, ich glaube, aber der absolute... Also, ja. Unbeschrittene Meister des DLCs auf jeden Fall Idle Master in Japan für die Xbox 360. Ja, gut, die zählen schon. Also, ich glaube, für die, weißt du, wie viele Mädels du da in Idle Master haben kannst und wie viele Kostüme jedes einzelne Mädel, wie viele Kostüme da Namco da allein veröffentlicht hat und wie viele Otakus sich das gekauft haben. Namco hat Vermögen damit gemacht. Das so viel weiß ich auf jeden Fall. Aber DLCs, du hast ja gerade die ganzen Vorteile erwähnt, auch für Entwickler und eben auch für Spieler. Aber natürlich, DLCs wären nicht DLCs, wenn sie nicht kontrovers diskutiert worden wären. Und zwar halt vor allem deswegen, weil viele Spieler mittlerweile manchmal das Gefühl haben, dass DLCs Entwicklern oder auch Publishern die Möglichkeit erlauben, Spiele mehr oder weniger unfertig herauszugeben, also absichtlich unfertig herauszugeben, um dann eben mit DLCs dann nochmal zusätzlich abzucachen, was dann vor allem in den Fällen ärgerlich war, in denen der Content bereits auf der Disc mit drauf war und DLC eigentlich nur noch der Code war, um die Inhalte auf der Disc freizuschalten. Also wo schon von Anfang an klar war, dieser DLC ist eigentlich schon im Spiel drin und früher war es halt immer so, du kaufst halt das Spiel und alles, was auf der Disc ist, ist halt das Spiel und kannst du auch nutzen für den Preis, den du bezahlst. Aber allein die Tatsache, dass du dann Inhalte auf der Disc hattest, die du erst freischalten konntest, wenn du noch zusätzlich Geld dafür ausgeben hast, hat halt bei sehr vielen Spielern meiner Meinung nach auch zu Recht für sehr viel Kritik gesorgt. Also ich glaube, ich gehöre auch zu den Spielen, die sagen, ich habe nichts gegen DLCs, wenn ich das Gefühl habe, okay, das Spiel ist so fertig und an sich ein fertiges Paket. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Und nachdem das Spiel draußen ist, denken sich die Entwickler, okay, ich glaube, da ist eine Nachfrage von Fans, die wollen noch mehr haben, wir machen jetzt noch was und bauen ein DLC. Und dann haben wir auch das Gefühl, das ist auch völlig okay, aber also On-Disc-DLC geht meiner Meinung nach gar nicht. Das ist echt, da versucht man meiner Meinung nach gar nicht mehr zu verbergen, was es eigentlich ihr Ziel ist. Ich glaube, vor allem ist es halt auch so eine Sache, dass... am Anfang der DLCs, glaube ich, ist es ab und an noch aufgetreten. Ich glaube, heutzutage macht das wirklich keiner mehr, dieses On-Disc-DLC. Ich glaube, vor allem ist einfach die Sache auch da, dass die meisten Leute sich eben denken, wenn Zusatzinhalte entwickelt werden, selbst wenn sie im Originalspiel hätten mit drin sein sollen. Ich glaube, wir sind alle gewohnt aus der Entwicklung von Videospielen, dass es einfach so ist, dass gewisse Dinge, die von Anfang an geplant waren, nicht unbedingt im letztendlichen Produkt mit drin sind. Einfach weil man muss immer irgendwo Abstriche machen. Das ist oft so, dass sich Entwickler ein bisschen übernehmen und am Ende feststellen, okay, das Level kriegen wir, glaube ich, nicht mehr ganz rein. Da haben wir nicht mehr genug Zeit für. Wenn solche Dinge dann als DLC nachgeliefert werden, kann ich das durchaus nachvollziehen, finde es auch nicht schlimm. Ich glaube, was die viele Leute dann stört, wenn der ganze Inhalt letztendlich schon auf der Disc vorhanden ist, dann weiß man, dass dieser Inhalt zum Release bereits fertig, verwendbar und abgeschlossen in der Entwicklung war. Und das heißt also, letztendlich, da geht es dann wirklich nur noch um das reine später nochmal Geld dafür verlangen, damit wir später eben nochmal Geld daran verdienen können. Und wenn man jetzt natürlich irgendwie davon ausgeht, dass man ein Spiel hat, dass, wie gesagt, manche Inhalte rausschneiden musste und sie dann nachhinein liefert, weil dann der Entwickler genug Zeit hatte, um sie eben zu Ende zu fertigzustellen, dann, glaube ich, haben die wenigstens damit ein Problem, weil sie das wirklich als Bonus sehen. Wenn die Leute aber wissen, dieser Inhalt ist bereits fertig, dieser Inhalt ist bereits abgeschlossen, in das Spiel integriert und funktioniert, warum er dann eben nicht im Vollpreisprodukt von Anfang an mit drin ist, ich glaube, das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Und auch wenn die Praxis heutzutage vielleicht immer noch der Fall ist, dass Leute eben schon DLC-Inhalte fertig haben, schon zum Release des Spiels und sie einfach nur nicht mit auf die Disc packen, um sie später verkaufen zu können, immerhin weiß dann der Spieler nicht, dass das so war. Immerhin kann er dann noch sagen, naja, vielleicht liegt es wirklich einfach daran, dass sie das bis zu dem Zeitpunkt des Releases noch nicht fertiggestellt haben. Da gibt es Negativbeispiele und Positivbeispiele. Ich meine, sowas wie zum Beispiel die Pferderüstung aus Oblivion. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist ja weder das eine noch das andere. Das ist ja tatsächlich einfach eigentlich inhaltlich gar nichts mehr. Ich meine, das Ding hat keine Funktion. Das schützt dein Pferd nicht mehr, als es sonst der Fall wäre. Es ist eine reine optische Verbesserung quasi, die auch noch diskutabel optische Verbesserung ist. Und dafür Geld zu verlangen, ist dann in dem Sinne schon wirklich sehr, sehr dreist. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür wiederum ist eben Borderlands. Ich bin schon beim ersten Borderlands zum Teil sehr zufrieden mit den DLCs gewesen, zum Teil auch nicht so. Ich meine, manche DLCs kamen mir ein bisschen sehr blöd vor, waren sehr repetitiv und da habe ich mich nachher ein bisschen geärgert. Jetzt beim zweiten Teil habe ich noch nicht alle gespielt. So, dass ich es gar nicht genau sagen kann. Ich weiß aber, dass es auch im ersten Teil durchaus schon DLCs gab, die ich sehr, sehr gut fand. Und vor allem war im ersten Teil immer klar, dass es eben gerade jetzt wirklich Zusatzinhalt war. Das war ein Inhalt, der über das eigentliche Spiel hinausging, der dazu programmiert wurde und der ein Stück weit einfach immer sein Geld auch wert war. Und das ist eben gerade diese große Sache. Also ich finde auch nicht, dass alles irgendwie so eitel Sonnenschein ist. Das hat nicht nur Vorteile, aber es hat definitiv durchaus Vorteile auch für uns Spieler. In kleineren Häppchen eben quasi möglichen Add-on-Inhalt quasi geliefert zu kriegen, sodass ich ein bisschen angenehmer quasi ein Progression im Spiel habe, dass ich immer mal wieder ein Häppchen kriege, dass ich spielen kann, anstatt dass ich eben ein Jahr lang darauf warte, dass ein komplettes Add-on rauskommt. Das finde ich ganz cool und ich muss auch sagen, ich als jemand, der zum Beispiel auch Borderlands 2 gekauft hat, aber noch kein DLC gekauft hat, auch ich werde mir überlegen, dass ich mir letztendlich die DLC als Paket später kaufe und es gibt immer die Game of the Year Edition, die dann für die Leute interessant werden könnte, die wo dann eben alles mit drin ist. Ich habe damals Borderlands zum Vollpreis gekauft. Borderlands 2 hätte ich mir die ganzen DLCs dazu gekauft, hätte ich glaube ich mindestens 40 Euro ausgegeben. Das heißt, ich wäre bei 70 Euro gelandet, wenn ich also später mal irgendwie die Borderlands 2 Game of the Year Edition für einen 10er oder 20 Euro irgendwie bei Steam kaufen kann, komme ich letztendlich immer noch billiger bei weg. Dann habe ich das Spiel zwar eigentlich theoretisch zweimal, aber was soll's. Letztendlich komme ich für denselben Preis auf denselben Inhalt. Von daher denke ich, ist es trotzdem einfach eine ganz gute Sache. Und man kann ja einfach warten. Also wenn ich dann so ein Borderlands 2 DLC mir später mal im Sale für einen 5er kaufe, obwohl der ursprünglich 20 gekostet hat, dann kann ich mich, glaube ich, letztendlich nicht mehr groß beschweren. Fast egal, was der Inhalt ist für einen 5er. Ein 5er wird er immer wert gewesen sein, wahrscheinlich. Trotzdem auf jeden Fall, ja, wie gesagt, die große Zeit so ein bisschen der DLCs jetzt in der Generation. Und eine Sache, die, glaube ich, in Zukunft immer noch so weitergehen wird. Ich meine, Digital Distribution ist jetzt, haben wir ja schon einmal in einem Hauptthema drüber geredet, das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal wiederholen, aber das ist eben so ein bisschen die Zukunft. Steam zeigt, auch die neuen Konsolengenerationen zeigen ganz klar, dass es in die Richtung gehen soll auch mit Digital Distribution. Ja. PlayStation Plus und derzeit ja Xbox Live Gold, wie heißt es nochmal? Games with Gold. Games with Gold, genau, das ist ja ein ähnliches Prinzip, geht ja ebenfalls schon in die Richtung, eben zwar in dem Fall Spiel umsonst und da geht's ja auch in dem Moment eben hauptsächlich um dieses Spiel umsonst, aber trotzdem führen sie die Leute ja so ein bisschen in die Richtung, ich glaube, die meisten PlayStation Plus Mitglieder werden sich so ein bisschen mehr daran gewöhnen, eben Spiel auch einfach runterzuladen, weil sie es jetzt gerade haufenweise tun durch das PlayStation Plus. Wobei man natürlich auch da sagen muss, also nur noch einen kurzen Einblick, weil ich möchte, ich glaube, das Thema kann man auch für die nächste Generation nochmal viel breiter treten, dass halt viele sagen, durch die Größe der neuen Spiele, also wir haben ja letzten Mal darüber gesprochen, Call of Duty Ghosts sind 40 oder 50 GB und so weiter und jetzt auch Killzone und Shadowfall sind, glaube ich, 40 GB groß sein, dass ich das Gefühl habe, die Größe der Spiele wächst nicht exponentiell mit der Bandbreite der Internet-User. Also ich glaube, mit unserer Bandbreite in Tübingen zum Beispiel, 40 GB dauert lange. Ja, ist trotzdem eine Menge zum Unterladen. Und vor allem, du blockst halt damit die komplette Leitung und auch deine anderen Mitbewohner sozusagen ab. Also, ich habe immer noch das Gefühl, die Datengröße wächst auf jeden Fall sehr viel schneller als unsere Bandbreiten wechseln, vor allem in Deutschland. Aber das wollte ich jetzt nur noch so hinstellen. Also Das ist eine gute Aussage, stimmt auf jeden Fall auch. Ich meine, jetzt mal im Vergleich aktuell, damit schließen wir es dann, denke ich, auch ab, aber jetzt nur als um ein Beispiel dazu zu liefern. Ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, wenn ich mir auf Steam ein Spiel runterlade, auch sowas wie Skyrim zum Beispiel. Ich glaube, Skyrim hat bei mir 15 Gigabyte. Das ist schon, glaube ich, das größte Spiel in meiner Library derzeit. Das ist halt immer noch nichts im Vergleich zu 40 Gigabyte. Wenn du 40, 50 Gigabyte als Digital Download hast, mit der derzeitigen Bandbreite, das ist eine Menge. Also ich meine, das ist fast das Dreifache von dem, was ein Skyrim jetzt gerade braucht, zum Teil. Ich weiß, wie lange du gebraucht hast, um Skyrim runterzuladen. Jetzt auch nicht irgendwie ewig so, aber du bist dann schon mal locker einen Tag damit beschäftigt, bei 50 Gigabyte wahrscheinlich sogar eher länger, selbst wenn du die Skype, also Steam hat ja zum Beispiel schon eine sehr, sehr schöne, gute Serverstruktur, müssen sie natürlich auch haben, aber es funktioniert eigentlich alles immer ziemlich gut, sodass ich im Schnitt eigentlich fast Maximum Downloadgeschwindigkeit habe, und trotzdem, also mit 700, 800 Kilobyte pro Sekunde dauert es trotzdem eine ganz schöne lange Zeit, bis ich 50 Gigabyte runtergeladen habe, also ein paar Stunden bist du da schon mit beschäftigt. Wenn man sich natürlich anguckt, wenn ich in den Laden laufe, das dann da holen, installieren und so ein Kram. Ne? Ja. Das ist ja auch schon gleich die Installationszeit mit inbegriffen, weil ja Steam runterlädt und gleichzeitig installiert, um dann das Spiel sofort spielbar zu machen. Ich meine, das hast du ja auf der PlayStation 4 dann auch, dass du ab einem bestimmten Zeitpunkt da schon anfangen kannst zu spielen, aber trotzdem ist halt schon, ich meine, wir haben ja noch relativ schnelles Internet in dem Sinne, aber es gibt ja auch Leute, die haben vielleicht nur DSL 2000 oder 3000 und dann dauert's halt nochmal doppelt so lang. Absolut, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, um das derzeit so ein bisschen auszugleichen, dass man eben das Internet auch nicht ganz mithalten kann mit der Größe der Spiele in Zukunft, dass eben dieses Streaming in dem Sinne quasi möglich ist. Ein kleiner Teil installiert wird, du kannst schon anfangen zu spielen und währenddessen lädt der Rest runter. Ich glaube, es ist so der Weg, den man eben ganz gut drum rumnehmen kann, damit die Leute keine 10 Stunden vor der Konsole sitzen und darauf warten, dass das Spiel endlich fertig runtergeladen ist. Ja, als nächstes Thema hatte ich mir jetzt gedacht, weil DLCs ja auch schon ein bisschen was mit Mikrotransaktionen zu tun haben, dachte ich mir, wir könnten mal auf Free-to-Play eingehen, weil Free-to-Play ist etwas, was auf den Konsolen eben noch nicht ganz so groß ist. Es wird jetzt erst in der nächsten Generation richtig losgehen, aber da ich als letzte Generation jetzt nicht nur die Konsolen an sich verstehe, sondern auch, was auf dem PC in dieser Generation ist oder was generell in der Videospielwelt in dieser Generation so passiert ist, muss man auch sagen, dass vor allem auf dem PC natürlich Free-to-Play Modelle sehr groß geworden sind und mittlerweile, glaube ich, einige der beliebtesten Spiele zurzeit auf dem PC, sowas wie League of Legends oder Dota 2, sind halt komplett Free-to-Play-Spiele. Absolut, ja. Also ich meine, Free-to-Play so als Modell ist ja sowieso auch, glaube ich, gerade im Online-Bereich eben extrem groß geworden, was ja auch Sinn macht. Ich glaube, die meisten Online-Rollenspiele, die heutzutage erfolgreich sind, neben World of Warcraft, haben kein Abo-Modell mehr. Ob sie es jetzt von Anfang an hatten oder nie hatten, ist ja relativ egal. Es gibt ja einige Spiele, die von Anfang an keins hatten, von Anfang an Free-to-Play waren. Es gibt aber auch einige Spiele, wie zum Beispiel Herr der Ringe Online und andere, die eben ein Bezahlmodell hatten und es jetzt eben nicht mehr haben, also es jetzt eben abgeschafft wurde, zugunsten eines Free-to-Play-Modells zur Mikrotransaktion. Ich glaube auf jeden Fall einer der großen Trends, was Online-Spiele angeht, auch selbst Offline-Spiele vielleicht ein Stück weit, wobei ich da mir relativ wenige einfallen, die komplett in dem Sinne Free-to-Play sind, weil für so ein Offline-Rollenspiel oder ein Offline-Spiel allgemein natürlich der Reiz eben der Mikrotransaktion ein bisschen anderer ist, als wenn man eben in Konkurrenz mit anderen Leuten steht und sich dann eben quasi denkt, okay, dann verschaffe ich mir einen kleinen Vorteil, indem ich mir eben, Rüstung, Erfahrungspunkte, Booster oder dergleichen kaufe. Aber auf jeden Fall ein Riesenmodell, und ich finde immer noch verrückt, muss ich ehrlich sein, dass das so extrem gut funktioniert und so viel Gewinn produziert. Ich meine, grundlegend kann ich natürlich verstehen, wenn Spiele auf Free-to-Play ausgelegt sind, dann haben sie ja meistens eine etwas andere Art von Umfang, sind ein bisschen einfacher gestrickt als Vollpreisspiele. Das heißt also, die haben wesentlich weniger Produktionskosten auch. Diese Spiele werden auch im Normalfall nie über einen normalen Vertriebsweg vertrieben. Das ist ja so oft auch die große Kritik an Digital Distribution, dass die Leute sagen, naja, es ist ja schön und gut, dass es jetzt eben diese digitale Möglichkeit gibt. Der Hersteller spart damit so viel Geld, warum muss ich dann trotzdem 50 Euro für ein Spiel bezahlen, im Laden wie als digitale Version zum Downloaden, wenn doch der Hersteller mit mir Geld spart. Absolut legitime Diskussionsgrundlage, und ich meine, da haben wir auch schon drüber geredet. Ich glaube, gerade in dem Bereich Free-to-Play, da ist es der einzige Bereich, wo man eben genau das zu spüren bekommt, dadurch, dass diese Spiele nur digital angeboten werden, können sie eben so billig sein, beziehungsweise so billig sein, kostenlos. Können sie eben komplett diese ganzen Kosten, die sie dadurch sparen, an den Spieler weitergeben und das Spiel dann eben kostenlos rausbringen. Sie sind natürlich aber auch trotzdem billiger produziert. Ich meine, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Also die meisten dieser Spiele können nicht unbedingt mit dem Umfang und mit der ausgefeilten Technik von den meisten Vollpreisspielen mithalten. Gerade was Grafik angeht, im Normalfall wird viel gespart. Logischerweise, weil Grafikgerüste zu lizenzieren teuer ist und eigene zu programmieren sehr zeitaufwendig und damit auch wieder teuer. Macht natürlich Sinn, dass man eben da als erstes spart. Trotzdem finde ich es immer noch irgendwie spannend, dass das so gut funktioniert. Ich meine, der einzige Bereich quasi, wo man sich wahrscheinlich diese Frage wirklich stellen könnte, wie funktioniert das so gut, ist wahrscheinlich dann eher sowas wie Herr der Ringe Online. Ein Spiel, das eben mit sehr hohen Produktionskosten in den Markt gekommen ist, das also entsprechend auch einspielen musste und das dann umgestellt hat auf Free-to-Play. Oder auch Star Wars The Old Republic war ja genauso. Genau, Star Wars The Old Republic ist ja vom Prinzip her genau dasselbe. Also ein Spiel mit extrem hohen Produktionskosten, das eben eine Monatsgebühr ein Stück weit verlangen muss, um überlebensfähig zu sein, steigt dann eben auf Free-to-Play um. Ich meine, ich kann mir dann schon vorstellen, wenn du dann erstmal die Produktionskosten mit einer gewissen Zeit Monatsgebühr eingespielt hast, ein Stück weit, dass ich dann Free-to-Play auf jeden Fall rentieren kann, aber ich glaube, es wäre zumindest nicht möglich, auf dem Niveau ein Spiel zu programmieren und rauszubringen, von einem Kaliber von Star Wars zum Beispiel oder von Herr der Ringe Online, die sie eben beide ungefähr mit World of Warcraft messen können, um das dann wirklich rein als Free-to-Play-Spiel rauszubringen. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, mindestens wie bei Guild Wars 2 zum Beispiel als Modell, was ja nicht wirklich Free-to-Play ist, weil ja eben das Hauptspiel gekauft werden muss, aber zumindest muss man eben keine Monatsgebühren bezahlen. Trotzdem extrem spannender Bereich, also ich glaube letztendlich auf jeden Fall ein Zukunftsmodell. Ich meine, die Konsolen entdecken es gerade so sehr, sehr für sich irgendwie. Ne? Es gibt immer mehr Meldungen, gerade für den Next Gen irgendwie, was mit Free-to-Play gemacht werden soll. Ich glaube, Warframe kommt ja dann auf der PS4 und ich glaube, War Thunder und auch dieses World of Tanks soll ja für die Xbox 360 und Xbox One und so rauskommen. Also die neuen Konsolen haben sich auch schon darauf eingestellt, dass eben diese Modelle dann auch möglich sind. Vor allem dadurch, dass jetzt, ich glaube, dass es bei den meisten Free-to-Play-Dingen jetzt auch so ist, dass es da egal ist, ob du Xbox Live Gold bzw. PS Plus hast oder nicht, weil dann wäre es ja wieder nicht mehr rein wirklich Free-to-Play, sondern ja doch irgendwie. Wieder ein Abo-Modell. Ja. Dementsprechend sind sie auch darauf gerüstet und ich glaube, wir werden auf den Konsolen immer mehr Free-to-Play auf jeden Fall erleben. In der Zukunft. Ich meine, das ist ja grundlegend nichts verkehrt. Also ja. Ich bin großer Freund des Free-to-Play-Modells. Die Sache ist allerdings... Also das haben wir ja, glaube ich, schon mal gesagt. Free-to-Play, wenn du wirklich das Gefühl hast, du kannst wirklich dieses Spiel einigermaßen wirklich ohne spielen und trotzdem das Gefühl haben, wenn ich aber wollte, könnte ich immer noch mehr haben, wenn ich bezahle, finde ich völlig okay. Während halt sowas wie, ich glaube, vielleicht ein bisschen so ein Negativbeispiel jetzt, ist, glaube ich, Killer Instinct für die Xbox One, weil ich da das Gefühl habe, naja, du kriegst halt einen Charakter, das ist halt... Ja. Ich meine, sie haben ja dann selbst jemand gesagt, das ist die wahrscheinlich beste Demo, die es bisher so gab, jemals, und selbst das, richtig, und selbst ja. Das ist, zweifelhaft. Also, was heißt Zweifel? Ich würde sogar echt sagen, das ist einfach auch schlicht und ergreifend gelogen. Also, die Sache ist die, dass sie Free-to-Play zu etwas sagen, das definitiv nur eine Demo ist. Das muss man eindeutig so sagen. Free-to-Play sollte der Definition nach schon definitiv etwas sein, das wirklich einfach in seinem Kern, das ganze Kernspiel muss wirklich Free-to-Play sein. Sagen wir mal, 50-75% müssen erreichbar sein, ohne was zu bezahlen. Sonst kannst du nicht Free-to-Play sagen dazu. Und außerdem, die umfangreichste Demo der Welt ist auch ein ganz, ganz schlechter Scherz. Ich meine, früher war es gang und gäbe, dass die meisten Demos unendlich lange spielbar waren, aber eben mit eingeschränkten Völkern und Karten. Bei den Strategiespielen war das fast immer so. Du hast 3 Völker gekriegt von 10 Völkern, die später im Strategiespiel verfügbar waren und 2 Maps von 20 Maps, die verfügbar waren, die konntest du aber so lange spielen, wie du wolltest. Also ich meine, das ist doch jetzt nicht, da steht doch Killer Instinct nicht besser da. Ich würde sogar fast behaupten, von Inhalt her steht es sogar schlechter da, weil du halt nur einen Charakter kriegst. Weiß ich auch nicht so genau. Aber ich meine, über Killer Instinct haben wir auch schon ausführlicher geredet. Ich glaube, die große Krux bei Free-to-Play könnte tatsächlich noch sein, dass eben das, glaube ich, vom Gefühl her für die meisten noch etwas schwer einzuordnen ist. Und ich kenne das von mir selber auch. Ich meine, ich als PC-Spieler, auch als jemand, der sich durchaus mit MMOs beschäftigt und dergleichen, ich habe es ja auch schon erzählt, ich habe Neverwinter gespielt und ein paar andere auch eben Free-to-Play-Spiele. Ich habe auch Herr der Ringe Online damals, als es umgestiegen ist auf Free-to-Play, gleich ausprobiert. Also in der Anfangsphase oder dem Startpunkt der großen Free-to-Play-Welle. Ich habe mich da also über die Jahre hinweg immer mit beschäftigt und muss immer sagen, dass das große Problem ein bisschen daran ist, dass ich das Gefühl habe, wenn ein Spiel umsonst ist von Anfang an, dann muss es für mich irgendwie auch umsonst bleiben. Also, weißt du, dieser komische Gedanke dabei, auch wenn ich mit Kumpels zusammenspiele, dass wenn man für ein Spiel, dafür man das nichts ausgeben muss, trotzdem Geld bezahlt, dann ist man irgendwie dem Entwickler auf den Leim gegangen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, so dieses, was du meinst. Ich muss dafür nichts bezahlen, also bezahle ich gefälligst auch nichts dafür. Wenn ich doch was dafür bezahle, dann ist es mit so einem, eigentlich hätte ich das nicht machen sollen. Man fühlt sich aber irgendwie komisch. Man fühlt sich irgendwie so ein bisschen schlecht. Ja genau, man denkt so, oh, jetzt bin ich genau in die Falle getappt, aber ich habe halt ein Spiel genossen, das definitiv von den Produktionskosten her mich etwas hätte kosten müssen, damit ich spielen kann und ich habe es komplett umsonst gespielt, es ist völlig in Ordnung gerechtfertigt, wenn ich Spaß an dem Spiel habe, auch Geld zu investieren. Trotzdem ist das Gefühl ein komisches und ich glaube, das geht nicht nur mir so, ich glaube, es geht vielen Spielern so, dass es eben noch ein schwieriges Modell ist, dass eben Mikrotransaktionen nur funktionieren, wenn es auch Leute gibt, die diese Mikrotransaktionen nutzen und dass es aber viele Leute gibt, die sagen, wenn das Spiel umsonst ist, dann will ich es auch nur umsonst spielen. Weil sie gleichzeitig auch dieses Gefühl haben, umsonst bedeutet gleichzeitig, dass es umsonst sein muss, weil es qualitativ nicht mit einem Vollpreistitel mithalten kann. Das ist ja natürlich auch völliger Fehler, aber ich glaube, es gibt genug Leute, die so denken, die halt eben sagen, naja, wenn das Spiel umsonst ist, dann kann es ja das Geld auch nicht wert sein, dass ich dafür ausgeben müsste, wenn ich es im Laden kaufe. Und ich glaube, das ist eben der falsche Gedanke und ich weiß nicht, ob das wirklich, also da muss man noch gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich glaube, da müssen sich viele Spiele erst dran gewöhnen. Ja, wobei ich das Gefühl habe, das gehört jetzt nicht ganz dazu, aber zum Beispiel auf Handys ist ja momentan so, dass die meisten von diesen ganz vielen Spielen ja auf Mikrotransaktionen basieren. Vor allem hier in Japan merke ich das extrem stark. Also da gibt's ja diese ganzen Karten, Sammelspiel, blabiblub. Und es gibt genug Leute, die dann, die vor allem jetzt in dem Bereich wirklich sehr viel Geld in Mikrotransaktionen lassen. Ich habe neulich erst einen NeoGAF-Thread gesehen, wo es von einer Japanerin ging, die in der Handy-Variante von Play for Default anscheinend über 40.000 Dollar gelassen hat an Mikrotransaktionen. Also ich glaube, ich unterschätze das vielleicht auch ein bisschen, aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich glaube, es gibt wirklich genug Spieler, die bei sowas, die damit kein Problem haben. Ja. Stimmt ja auch, es sollte ja auch so sein. Also vielleicht liegt es auch daran, dass es halt die jüngere Generation damit weniger ein Problem hat, weil sie vielleicht eher gewohnt sind. Ich bin halt so jemand, der Vollpreisspiele gewohnt ist. Ich bin gewohnt, in den Laden zu gehen, 50 Euro zu bezahlen und dann eben das zu kriegen, was ich dafür kriege. Dieses ganze Free-to-Play ist irgendwie für mich halt so, das klingt nach Freeware-Spielen und früher waren Freeware-Spiele eben diese kleinen Sachen, die man nebenher gespielt hat. Kommt auch immer drauf an, ob man zum Beispiel, wie sehr man zum Beispiel Wert legt auf Customization und so Sachen. Also, ich kenne ja Leute, die wollen halt irgendwie, keine Ahnung, alle Skins bei League of Legends für ihren Charakter haben oder, keine Ahnung, ihre Kostüm-Packages auf Tails. Also wenn du in Tails-Foren bist, die gehen dann auch für, die wollen auch alle Kostüme von allen Tails-Charakteren, also die es für Tails-Charaktere gibt, haben. Und also so, solche Sachen einfach, wo du dir halt selbst immer so, naja, braucht man das jetzt wirklich? Ja, irgendwie nicht. In dem Sinne für mich dann viel zu gimmicky. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sagen, ja, nee, das will ich schon so. Ist wichtig, ja, absolut. Also ich meine, bei League of Legends war es auch das erste Mal, dass ich festgestellt habe, dass ich mir das auch so vorstellen kann. League of Legends habe ich angefangen zu spielen und habe festgestellt, das ist schon ein Spiel mit enormem Umfang, das macht mir sehr viel Spaß, ich verbringe da viel Zeit mit. Ich finde es durchaus gerechtfertigt, diesen Entwickler eben zu unterstützen, indem ich mir irgendwann mal für Geld diese Riot Points kaufe. Egal, was ich letztlich mit dem Spiel mache, ist ja egal. Ich unterstütze ja erstmal den Entwickler, indem ich mir die kaufe. Trotzdem ist es irgendwie was Komisches, aber du hast wahrscheinlich auch recht, kann auch sein, dass es irgendwie vielleicht etwas ist, was nicht unbedingt alle so betrifft und es ist auch vielleicht etwas Kulturelles. Ich meine, vielleicht ist in den USA und Japan auch mal eine ganz andere Sache. Oder vielleicht auch außerhalb Deutschlands, einfach in Europa. Aber ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es noch so ein bisschen ein Problem werden könnte, aber das bleibt jetzt wahrscheinlich eh abzuwarten, irgendwie, wie es dann letztendlich läuft. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, sind wir quasi eigentlich auch so mehr oder minder durch. Ich meine, es gibt noch ganz viele Themen, über die wir noch reden könnten. Es gibt auch noch einige Themen, die jetzt eben nicht nur in dem Sinne Spiele sind, sondern eben Spiele bezogen, über die wir in der nächsten Folge reden werden. Auf jeden Fall auch hier an der Stelle schon mal die Bitte, jetzt so quasi am fast Ende des Hauptthemas, wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, irgendwie über die ihr gerne sprechen wollen würdet oder die ihr vielleicht auch irgendwie noch uns an nahelegen würdet, die wir irgendwie noch bequatschen sollen, dann schickt uns das bitte auf jeden Fall. Auch in der nächsten Folge ist noch ein bisschen Platz und ich meine, der Rückblick der Konsolengeneration ist jetzt so quasi der große Abschluss irgendwie für den Bereich jetzt hier. Da gibt es 1000 Dinge, über die man reden kann und wir versuchen uns natürlich auf die wichtigsten und vor allem für uns persönlich auf wichtigsten zu beschränken. Falls ihr da noch irgendwas habt, dann schickt uns das. Aber ich würde sagen, wir können hier vielleicht einfach nochmal so ein bisschen subjektiv zusammenfassen für uns, was diese Konsolengeneration oder beziehungsweise allgemein die Generation, wenn man den PC mit einbezieht, so ausgemacht hat. Das ist ja quasi so laut der meisten Quellen und auch auf Wikipedia die 7. Generation der Videospiele quasi. Also das wird sie geführt. Um ein bisschen ins Fazit für mich einzusteigen, ich finde, die 7. Generation war mit Abstand bislang die beste. Hat natürlich wahrscheinlich was für mich damit zu tun, dass ich eben als PC-Spieler diese Generation nicht so krass abgehackt empfinde und deswegen eben auch nicht diese große, glorifizierte, überstrahlende PS2-Ära miterlebt habe, was die Konsolen angeht. Für mich war das damals einfach auch nur der PC, auf dem ich gespielt habe. Aber vor allem einfach auch, weil eben enorm viele gute Spiele in dieser Generation drin waren. Hat natürlich wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass eben, und das habe ich ja vorhin schon ein bisschen gesagt, so ein bisschen Computerspiele in dieser Generation aus ihren Kinderschuhen erwachsen sind. Ich würde behaupten, wir sind jetzt gerade in der wilden Jugend so ein bisschen, was Computerspiele angeht. Denn es entwickelt sich so langsam. Ja, so ein bisschen zumindest. Es entwickelt sich so langsam eine gewisse konservative Ecke. Es entwickeln sich so die ersten, die irgendwie nostalgisch zurückblicken auf ihre Kindheitsjahre und dem ein bisschen hinterherhängen. Es gibt viele Innovatoren, die eben nach vorne drängen. Es gibt extrem viele Entwicklungen und es ist aber einfach so, dass wir quasi im großen Mainstream angekommen sind. Und ich meine, das haben wir jetzt ja schon mehr als oft genug betont. Videospiele sind kein Nischenmedium mehr. waren sie wahrscheinlich auch vorher schon nicht mehr richtig am Übergang der Generation, aber ich glaube, spätestens jetzt ist es soweit, dass sie eben in den Mainstream-Medien angekommen sind, auch wenn wir natürlich da noch nicht den ganzen Weg gegangen sind. Auch da gibt es immer noch genug Vorurteile und es ist immer noch nicht so das Massenmedium, zumindest noch nicht anerkannt als Massenmedium, dass es letztendlich wahrscheinlich dann doch ist in den Zahlen. Aber auf jeden Fall ist dadurch eben einfach auch wesentlich mehr Geld gekommen. Es sind wesentlich mehr Entwicklerstudios aus dem Boden gesprossen. Es gibt solche Konglomerate wie EA, es gibt Blizzard Activision, es gibt diese großen Moloche quasi, die Tausende und Tausende von Leuten beschäftigen, die Hunderte von Spielen produzieren. Und natürlich ist dadurch auch viel, ja, sagen wir jetzt mal, Schwund. Es ist viel Verwischung. Es gibt viel billige Produkte, die auf den Markt gehauen werden. Aber es gibt eben auch diese großen, überscheinenden Blockbuster. Es gibt eine Mass Effect-Serie, die in dieser Generation geboren worden ist und groß geworden ist, die definiert hat so ein Stück weit, was vielleicht auch einfach Geschichten erzählen ausmacht in einem Videospiel, was Dialoge in einem Videospiel ausmachen. Es gibt The Witcher 1 und 2, die gezeigt haben, was Entscheidungen ausmachen können. Über diese ganzen Spiele werden wir natürlich ausführlicher in der nächsten Folge noch reden. Ich will sie jetzt quasi einfach nur mal so kurz droppen. Aber für mich ist halt eben die Generation, in der irgendwie in den Spielen extrem viel passiert ist und es gibt keine bessere Zeit oder es gab keine bessere Zeit in den letzten paar Jahren und die zukünftigen paar Jahre, um Videospieler zu sein. Also für mich ist es wirklich so und deswegen ist es ja auch für mich auch eine Sache, warum ich mich mit Videospielen beschäftige, ist, weil es so ein junges Medium ist, das sich so rasant entwickelt und an dem man so sehr teilhaben kann. Also das ist ein Medium, mit dem ich mich beschäftigen kann und das Gefühl haben kann, ich bin immer noch ein Teil einer Generation, der sich mit den Anfängen hier beschäftigt, der jetzt noch die Möglichkeit hat, Einfluss zu haben auf die Zukunft. Das ist nichts festgefahren, das ist Literatur oder Fernsehen, das ist spannend, das ist immer noch New Media, das ist immer noch viel, ne, viel Investorengeld für New Economy und so ein Kram und es gibt noch diese großen überscheinenden Pioniere, es gibt noch einen Peter Molyneux, es gibt noch einen Will Wright, wir haben über die Leute auch schon geredet. Eigentlich die spannendste Konsolen- oder allgemein Generation, die wir bislang hatten, glaube ich. Wenn man natürlich damals die Anfänge miterlebt hat mit dem Atari und derartigen Sachen, würde man wahrscheinlich mir widersprechen, aber ich glaube so für uns etwas Jüngere ist das jetzt, glaube ich, doch definitiv so die große Zeit, in der das Ganze so explodiert ist und ich bin extrem glücklich, dass ich irgendwie von Anfang der Generation bis jetzt durchgehend spiele war und das alles miterleben konnte und dass ich eben die ersten Spiele der Generation gespielt habe und jetzt auch die letzten noch spiele. Extrem spannend, was hier eigentlich letztendlich alles passiert ist und mir hat es extrem viel Spaß gemacht und natürlich für mich extrem schön auch zu sehen, dass das natürlich diese große Generation natürlich auch gleichzeitig war, die für PC-Spieler sehr frustrierend war. Ein Stück weit auch nachvollziehbar. Ich habe das nie so ganz stark krass empfunden, aber ich glaube, es gibt viele, die da so ein gewisses, deswegen auch eine gewisse Antipathie auch heute noch gegen Konsolen hegen, was bei mir ja nicht der Fall ist, aber ich kann es durchaus nachvollziehen. Aber trotzdem auch schön zu sehen, dass der PC als Spieleplattform jetzt gerade wieder größer am Kommen ist, dass die Konsolen sich wieder mehr dem PC annähern und dass es eben mit der Steam Machines eben auch mittlerweile Hybriden gibt, dass letztendlich man davon ausgehen kann, dass diese ganzen Sachen irgendwann trotz verschiedener Firmen, die dahinter stecken, vielleicht ein bisschen zusammenwachsen und sich dadurch quasi ein großer Spielemarkt entsteht, der so offen ist in dem Sinne, als dass man eben mit jeder Plattform auch eigentlich alles konsumieren kann, was es da gibt. Ja, keine Ahnung, war für mich auf jeden Fall eine extrem spannende Generation und eben die Generation, in der ich angefangen habe, mich über das reine Spielen hinaus mit Videospielen zu beschäftigen. Und ich glaube, allein deswegen wird es für mich immer so prägend sein. Und ich glaube, eine gute Generation, um genau das zu machen. Also, ich glaube, das ist jetzt so, hat man viele Entwicklungen irgendwie live miterlebt irgendwie und konnte sich mit denen beschäftigen, konnte sich vielleicht ein Stück weit auch minimal beeinflussen, wie man eben als Konsument so seinen minimalen Einfluss hat. Die in Zukunft sehr, sehr relevant und wichtig sein werden. Also ich glaube, vieles in dieser Generation wurde bestimmt, was eben die Zukunft auch ausmachen wird. Von daher glaube ich, für mich als Fazit einfach nur, es war eine extrem spannende Generation und ja, auch ohne Konsolen besessen zu haben, habe ich viel mitgekriegt von dem, was auf Konsolen passiert ist und mit Konsolen. Ich denke, das wird so mein Fazit sein. Ja, ich glaube, mein Fazit ist, ich glaube, ich würde diese Generation sowohl mit einem lachenden als auch mit einem weinenden Auge so ein bisschen zusammenfassen für mich. Also zum einen stimme ich dir vollkommen zu, ist eine absolut spannende Generation. Nicht nur wegen grafischer Verbesserung und so weiter, nicht nur wegen technischen Fortschritt, sondern eben auch, wie du gesagt hast, das Medium wird so ein bisschen erwachsen. Also wir haben sehr viele Spiele jetzt noch sehr viel mehr Spiele erlebt als früher noch, die auch vielleicht ein bisschen mehr auf experimenteller Basis basieren, ein bisschen mehr im Serious Game Bereich sind, viele Dinge vielleicht auch anders machen, vielleicht auch mehr in diese Kunstspielebene gehen. Also ich lasse es aber auch mal ein paar Namen fallen, also Journey zum Beispiel. Oder zeigt, dass auch Videospiele Sachen machen können, die man bisher nur aus Hollywood-Blockbustern kannte. Also das nenne ich jetzt einfach mal Uncharted oder so. Also das Medium wird auf jeden Fall erwachsen, es wird massentauglicher, es wird immer noch größer, aber nicht nur was den finanziellen Rahmen angeht, sondern auch die Anzahl von Leuten angeht, die das Medium eben konsumieren. Und dementsprechend war es wirklich eine super spannende Ära und ich selbst bin ein sehr großer Fan davon gewesen, dass endlich das HD-Zeitalter eingeläutet wurde. Also ich glaube, das ist so etwas, was mir besonders vor allem sehr viel Spaß gemacht hat, dann mit dem neuen Fernseher und diese Größe dieses Bildschirmes und Auflösung und so weiter. Also das sind schon Sachen, die mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht haben, diese Generation. Es gab natürlich auch wirklich super viele Spiele. Also ich glaube, das ist die Generation, in der ich bisher am meisten gespielt habe, was natürlich auch daran liegt, dass man mittlerweile natürlich auch in einem Alter ist, wo man auch ein bisschen mehr Einkommen generiert. Selbst als armer Student generiert man da doch ein bisschen mehr Einkommen als noch ärmerer Schüler. Und dementsprechend kann ich schon sagen, dass es wahrscheinlich die Ära, die Generation ist, wo ich am meisten gespielt habe. Das Wein der Auge kommt natürlich dann in dem Bereich, in dem man natürlich sagen muss, wenn man ein ganz großer Fan von JRPGs ist, wie ich es zum Beispiel bin, muss natürlich sagen, da kann man gar nicht anders als der PS2-Ära hinterher weinen, weil, Merlin hat es ja schon vorher gesagt, die PS2 hat halt die letzte Generation überstrahlt, wie es eigentlich noch nie eine Konsole wahrscheinlich gemacht hat und noch nie wieder eine andere Konsole tun wird. Und vor allem für JRPG-Spiele war, glaube ich, die PS2-Ära die goldene Zeit und, ich glaube, wir haben uns alle mehr erhofft von dieser Generation, dass da also sehr viele Franchises dann verloren gegangen sind. Das bedauere ich sehr, dass viele Franchises oder sehr viele japanische Entwickler sehr viele Probleme mit dieser Generation hatten, worauf ich ja schon bei der TGS-Folge eingegangen bin, worauf ich vielleicht nächste Woche nur noch kurz sprechen möchte. Also, dass da auf jeden Fall in dieser Generation relativ viel schiefgelaufen ist, was natürlich vor allem Fans von japanischen Spielen oder eben japanischen Rollenspielen in dem, ja, schlaflose Nächte teilweise bereitet hat. Dementsprechend glaube ich, es könnte noch besser gehen. Es gab, wie gesagt, so ein paar Sachen, die mich jetzt gestört haben, aber alles in allem kann ich schon sagen, dass ich mit dieser Generation sehr zufrieden war. Also ich hatte also zwei Konsolen, die Xbox 360 und die PlayStation 3 und ich hatte das Gefühl, ich war mit diesen beiden Konsolen wirklich so zufrieden, dass ich sagen kann, ich habe nicht das Gefühl, groß was verpasst zu haben. Natürlich gibt es noch ein paar Titel auf der Wii, die ich vielleicht auch noch nachholen möchte. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn ich mir so meine Spiele-Library anschaue, bin ich doch sehr zufrieden, diese Generation mit zwei Konsolen verbracht zu haben. Und dementsprechend einfach mal schauen, was die Zukunft bringt. Denn ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie soll ich sagen, als Konsolenspieler ist diese Zeit immer die spannendste Ära oder die spannendste Zeit, die man so haben kann, kurz vor einer neuen Konsolengeneration. Dadurch, dass es so lange Zeit jetzt her war und man jetzt auch gar nicht wirklich gemerkt hat, wie lang das jetzt war, hat man wirklich das Gefühl, oh Gott, das ist jetzt wirklich nach 8 Jahren wieder eine neue Konsole. Das ist, ja, man spürt dieses Kribbeln wieder sofort und man möchte dieses neue Stück Hardware endlich haben und ich glaube, eine bessere Zeit momentan gibt's auch wieder nicht. Also ich freue mich schon so sehr auf meine PlayStation 4 und ich bin auch ein bisschen neidisch drauf, dass die Amis schon in 3 Wochen auf jeden Fall schon Hand anlegen dürfen und die Europäer auch schon in 5 Wochen und ich erst noch warten muss. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Ja, absolut. Und ich denke, damit sind wir auf jeden Fall mit unserem sehr umfangreichen Rückblick quasi auch fertig. Wie gesagt, wir haben garantiert viele Dinge weggelassen, über die man hätte reden können und vielleicht auch müssen. Keine Ahnung. Wir haben versucht, uns das möglichst, ja, eine Mischung aus persönlichem Interesse und allgemeinem Interesse quasi hier zu finden. Ich hoffe, wir haben es einigermaßen hingekriegt. Das hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ja, wenn ihr noch irgendwas anzumerken habt, wenn euch irgendwas gefehlt hat, wenn ihr irgendwie eine Meinung habt zu dem ganzen Thema, dann schreibt uns auf jeden Fall. Wir freuen uns drüber. Und ansonsten gehen wir jetzt über in die Tasties. Und, keine Ahnung, ich glaube, ich fange einfach mal an. Wir wissen ja immer nicht so genau, wer dran ist und das macht, glaube ich, auch keinen Riesenunterschied. Ich habe ausnahmsweise mal wieder, und das passiert, was heißt mal wieder, letzte Woche hatte ich auch eins, aber ich habe ja nicht so wahnsinnig oft Spiele. Ich bin ja eher jemand, der dann irgendwie so spielemäßig peripher irgendwie über Medien redet. Also in Wirklichkeit spielt Merlin seine Spiele gar nicht. Er schaut sich nur Let's Plays an und meint sich dann seine Meinung bildet. Richtig. Richtig, und dann, genau, das ist alles, was ich tue. Ich bin nur so ein Fake-Spieler. Ich tue nur so an dieser schrecklichen Menschen. Hab nur eine Wii zu Hause stehen. Das war jetzt ein sehr unfairer Seitenhieb. Aber trotzdem gibt's bei mir diese Woche mal wieder ein Spiel. Allerdings muss ich dazu sagen, ich weiß gar nicht, wie wenig Leute das letztendlich vielleicht immer noch gar nicht kennen. Ich glaube, die meisten, die dafür Interesse haben, wissen es wahrscheinlich dann doch schon. Trotzdem denke ich, es ist auf jeden Fall noch eine Erwähnung wert, vor allem, weil es auch schon ein bisschen älter ist und vielleicht deswegen nicht mehr ganz so bekannt. Es handelt sich dabei grundlegend um eigentlich quasi zwei Sachen. Es geht um ein Spiel und um eine Software, die es eben ermöglicht, dieses Spiel zu spielen. Fangen wir vielleicht mit der Software an, weil da ist nämlich der Ansatzpunkt quasi und diese Software nennt sich ScumVM. Scum VM ist vom Prinzip her eine Virtual Machine, also VM eben für Virtual Machine. Script Creation Utility von Maniac Mansion heißt es eigentlich. Und ich glaube, damit ist auch schon einiges gesagt. Für Leute von Freunde von Adventures, ja, wird es wahrscheinlich schon recht aussagekräftig sein. Maniac Mansion ist eins der ersten LucasArts Adventures, die damals rausgekommen sind von LucasArts und bis heute ein ganz berühmter und beliebter Klassiker in dem Bereich. Und diese, ja, Engine wurde quasi, oder diese Virtual Machine wurde geschrieben, um eben das Maniac Mansion, was man heutzutage eigentlich nur noch mit DOS-Box und Emulatoren spielen kann, ohne Probleme unter Windows und Mac und Linux laufen zu lassen. Und als solche ist sie eben ganz einfach runterladbar. Man kann das Ganze installieren, dann kann man eben ein Modul reinladen und dann kann man eben spielen. Das Coole daran ist aber, dass eben einige namhafte Adventure-Entwickler aus früheren Zeiten auch mit der Scum-VM schon sehr viel zusammengearbeitet haben. Unter anderem nehme ich zum Beispiel Charles Cecil. Und Charles Cecil, das wird den wenigstens wahrscheinlich was sagen, das ist der Gründer und derzeit auch quasi so, ich glaube, fast der einzige Mitarbeiter von Revolution Software. Und Revolution Software hat damals einige relativ bekannte und sehr erfolgreiche Adventures gemacht, unter anderem nämlich Broken Sword, Deutsch Baphomets Fluch, eins meiner absoluten Lieblingsadventure aller Zeiten. Ist gelogen, mein absolutes Lieblingsadventure aller Zeiten, auf jeden Fall. Und der hat, wie gesagt, schon relativ lange mit denen zusammengearbeitet und das ist außerdem auch jemand, der seine Spiele schon relativ früh als Freeware freigegeben hat. Leider gilt das nicht für Baphomets Fluch, das ist immer wieder aufgelegt worden, auch neu, da gibt es auch gerade eine relativ aktuelle iOS-Version, sehr empfehlenswert, sollte man spielen. Aber eins seiner ersten Spiele eben, oder seine ersten beiden Spiele, das sind Lure of the Temptress und das Spiel, über das ich reden möchte, nämlich Beneath the Steel Sky. Und Beneath the Steel Sky ist über diese Scum-VM nämlich komplett umsonst spielbar, das ist Freeware, man kann sich also über die Website sowohl das Spiel als auch die Scum-VM runterladen und das Ganze dann spielen, das heißt, ihr habt wirklich die Möglichkeit, das Ganze komplett umsonst zu genießen. Und Beneath the Steel Sky ist meiner Meinung nach eins der besten Adventures aller Zeiten, wie gesagt, Baphomets Fluch steht für mich da noch ein bisschen drüber, aber Beneath the Steel Sky ist ein so fantastisches Spiel, dass ich der Meinung bin, jeder, der sich irgendwie für Videospiele interessiert und natürlich hauptsächlich vielleicht auch ein bisschen für Adventures, der sollte Beneath the Steel Sky gespielt haben. Vom Prinzip her ist es so ein bisschen, na, es hat so ein bisschen Blade Runner-Feeling. Es ist so eine düstere, dystopische Zukunft. Es ist ein bisschen Cyberpunk, ein bisschen Science-Fiction. Und handelt sich eben, man verfolgt quasi eine Geschichte von einem, sagen wir mal, Aussätzigen, der ein bisschen außerhalb der Gesellschaft wohnt, dessen, Siedlung quasi überfallen wird und der daraufhin dann eben verschleppt wird in die große Stadt und sich da quasi, mit den hiesigen Autoritäten auseinandersetzen muss. Da kommt einer Verschwörung auf die Spur und man folgt eben seiner Geschichte. Es erzählt eine extrem tolle Geschichte, hat extrem tolle Dialoge, auch sehr bemerkenswert ist eben die Art und Weise, wie das Spiel in Szene gesetzt wird. Auch heutzutage, glaube ich, ist es noch durchaus spielbar, auch wenn es durchaus Leute gibt in meinem Bekanntenkreis, die gesagt haben, dass es heutzutage nicht mehr richtig spielbar, weil es zu hässlich ist. Ich bin der Meinung, man kann es sich durchaus noch gut angucken. Es ist nämlich von einem sehr berühmten Mann unterstützt worden, der die Zeichnung gemacht hat, nämlich Dave Gibbons. Und Dave Gibbons wird wahrscheinlich den meisten Leuten nichts sagen. Viele Leute werden, glaube ich, aber wenn ihn Dave Gibbons nichts sagt, dann wird ihn wahrscheinlich trotzdem Watchmen was sagen und damit zusammen eben Alan Moore, der Watchmen quasi geschrieben hat. Dave Gibbons ist nämlich der Zeichner von Watchmen. Hat auch viele andere Sachen gemacht, der hat mit allen möglichen Leuten zusammengearbeitet, hat schon an Doctor Who mitgearbeitet und dergleichen, ist also ein sehr berühmter Illustrator. Und der hat nämlich damals auch die Art gemacht für Beneath the Steel Sky. Und diese Zusammenarbeit war sehr, sehr schön. Beide haben gesagt, also Dave Gibbons und Charles Cecil haben gesagt, sie haben sehr gern zusammengearbeitet. Jetzt gerade wurde letztes Jahr angekündigt, dass auch ein Beneath the Steel Sky 2 gearbeitet wird. Sie haben gerade ein neues Baphomets Fluch rausgebracht oder sind gerade dabei. Ein Kickstarter lief da letztes Jahr und es müsste jetzt dieses Jahr, Ende dieses Jahres, sollte rauskommen. Und direkt danach will man mit der Arbeit am zweiten Teil anfangen. Vielleicht auch deswegen ganz interessant für Adventure-Freunde, sich den ersten Teil mal zu Gemüte zu führen, um dann eben sich den zweiten mal anzugucken, falls es da auch wieder einen Kickstarter dazu gibt. In jedem Fall aber ein extrem spielenswertes Spiel und ich lege das jedem wirklich nahe, vor allem, weil man es eben komplett umsonst konsumieren kann, sich das mal anzutun. Ist eins meiner absoluten Lieblingsadventures, eins meiner aus der damaligen Zeit absoluten Lieblingsspiele auch, als ich noch viele Adventures gespielt habe und definitiv die Zeit wert, die man investiert. Sehr schönes, düsteres Spiel, trotzdem auch mit sehr viel Humor, ein bisschen so schwarzer Humor, Englisch halt eben. Charles Cecil ist Engländer. Auf jeden Fall rundum empfehlenswert, also guckt euch das bitte alle mal an. Und es ist sowieso, finde ich, immer ganz gut, wenn man über solche Dinge wie zum Beispiel Scum-VM Bescheid weiß. Das sollte man einfach mal verfolgen. Da gibt es auch andere Spiele, die darüber unterstützt werden. Extrem coole Sache. Und jetzt bin ich vorbei mit meinem Fan-Rant. Ja, ich mir einfach mal anschließen und sagen, ja, jeder Adventure-Fan sollte das auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich glaube, meine Adventure-Erfahrungen von früher hören irgendwie bei Mist irgendwie auf. Jetzt bis auf vielleicht noch Adventure-Style-Spiele, die dann eher im Visual-Novel-Style anzusiedeln sind, glaube ich, etwas, was Merlin zum Beispiel weniger macht als ich. Dementsprechend kann ich ja nicht so viel sagen, aber wie gesagt, schau das auf jeden Fall mal an. Ich selbst habe mal wieder ein Spiel. Ein Spiel, das ich schon sehr viel länger auf der Liste als potenzielles Tasty habe, aber irgendwie nie dazu gekommen bin, das wirklich auch mal wirklich auszuprobieren, bevor ich es allen empfehle. Und zwar handelt es sich dabei um ein PC-Spiel, und zwar heißt es Papers, Please. Das haben vielleicht einige von euch schon mitbekommen, ist vor 2 Monaten erschienen und ist vom Indie-Game-Developer Lucas Pope entwickelt worden, der ehemalige Mitarbeiter von Naughty Dog ist. Ganz interessante Sache. Und dieses Spiel handelt davon, dass man in einem fiktiven Ostblockstaat während des Kalten Krieges einen Grenzbeamten spielt. Und zwar handelt es sich bei dem Staat um die Republik von Astotzka. Diese Republik hat gerade erst nach einem Krieg gegen seinen Nachbarn die Grenzen wieder geöffnet und man ist selbst eben Grenzbeamter und muss halt die Pässe der Einreisenden überprüfen. Das geht, ist am Anfang sehr einfach. Man muss wirklich nur einfach sich den Pass, die Pässe anschauen, gucken, ob da wirklich das Gesicht das gleiche ist, das Geschlecht richtig ist, ob der Pass noch gültig ist oder nicht, ob der auch richtig ausgestellt wurde und lässt dann eben die Leute entweder rein oder raus. Und das Ding ist, man kriegt, der Lohn ist abhängig davon, wie viele Leute man am Tag sozusagen abfertigt. Man hat nicht sehr viel Geld und man muss mit dem Geld, das man kriegt, muss man eben Miete bezahlen für zu Hause. Man muss nicht nur sich selbst, sondern eben auch seine Familie ernähren. Astotzka, da ist es im Winter immer recht kalt und das Spiel spielt im Winter und das heißt Heizkosten kommen dazu, Essen natürlich und man ist dementsprechend, man sollte sich schon beeilen, damit man auch genug Geld zusammenkriegt am Tag. Wenn man aber zu viele Fehler macht an einem Tag, dann kriegt man auch wieder als Strafe Geld abgezogen. Das heißt, man muss trotzdem sehr konzentriert arbeiten und das wird halt mit der Zeit immer schwerer, weil es kommen dann Tag für Tag dann neue Instruktionen vom Außenministerium raus, sei es, weil es terroristische Anschläge gab und dann Einreisende aus bestimmten Ländern plötzlich noch andere Sachen brauchen, andere Papiere, Leute, die arbeiten wollen, brauchen plötzlich eine Arbeitserlaubnis, plötzlich musst du jetzt auch checken, sind die Stempel richtig, weil manche im Ministerium das Gefühl haben, dass sie gefälscht werden. Irgendwann geht das so weit, dass du angucken musst, ob die Personen auch wirklich so schwer sind wie angegeben oder so wie groß sie sind. Dann kannst du theoretisch Fingerabdrücke nehmen, man kann einen Ganzkörperscan machen, um sie nach Waffen zu durchsuchen und so weiter. Und das kostet natürlich alles Zeit, wenn du irgendwann natürlich an einem Tag von einem Typ schon irgendwie 8 verschiedene Papiere in die Hand gedrückt kriegst, bis du das untersucht hast, das dauert halt, währenddessen tickt halt die Zeit und du musst halt auch ans Geld denken, weil sonst hungert deine Familie oder erfriert, also das können auch, Familienmitglieder können sterben. Und gleichzeitig bietet das Spiel aber natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, oder gibt dir dann, zwingt dich dann bestimmte moralische Entscheidungen auszutreffen, also, nimmt man jetzt zum Beispiel Bestechungsgeld an und lässt dann Leute dafür rein? Oder möchte man zum Beispiel einer Untergrundorganisation helfen, die diese Diktatur stürzen möchte? Oder sperrt man jetzt mehr Menschen schuldlos ein, damit man ein bisschen mehr Bonusgeld kriegt? Also das sind alles so Fragen, die man sich da stellen muss. Und das Spiel ist auf jeden Fall so ein Spiel, es ist ein Serious Game auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall eins, wo ich sagen würde, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also dieser Mix aus gleichzeitig irgendwie sehr düstere Stimmung, ist nicht so gute Grafik, aber gleichzeitig die Rumsuchen hier und da, ist das auch richtig und so weiter. Also das macht schon Laune in dem Sinne. Es ist also auf jeden Fall nicht das die Art von Laune, die man jetzt hat, wenn man irgendwie ein ganz normales Spiel spielt, aber es ist auf jeden Fall nicht langweilig serious, sondern auf jeden Fall durchaus spannend und serious. Und auch die Dilemmas, in die es dich manchmal wirft und diese ganze Atmosphäre, also ist schon extrem gut gelungen und ich würde es jedem empfehlen, der irgendwie Interesse an solchen Spielen hat oder irgendwie auch ein bisschen Interesse an diesem Thema hat, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Spiel wirklich sehr schön darstellen kann, welche Dilemmatas Leute in eben solchen diktatorischen Systemen eben haben, eben dass sie auch manchmal eben nicht die Wahl haben, nach ihrer Moral zu handeln, sondern dass es eben da auch einfach ums nackte Überleben geht und so weiter. Also dementsprechend sehr empfehlenswert, ist über Steam und auch über Good Old Games und so weiter erhältlich und definitiv spielen. Ja, absolut. Ich glaube, da kann ich mich nur anschließen. Die Sache ist einfach die, wir haben beide schon öfters mal quasi darüber nachgedacht, das zu empfehlen. Ich hatte es bislang noch nicht geschafft, das zu spielen, und du hast jetzt endlich gespielt, und ich glaube, ich kann mich da einfach nur anschließen. Also es ist, glaube ich, eins dieser Serious Games, das tatsächlich sehr, sehr gut den Spagat schafft zwischen Spielbarkeit und trotzdem einem sehr ernsten Thema. Und wie du schon gesagt hast, wie ich von allen tausend anderen Leuten schon gehört habe, es ist halt einfach echt extrem gut umgesetzt und geht einem irgendwie nahe, obwohl es trotzdem irgendwie unterhaltsam ist als Spiel, und es einfach zeigt wirklich auf eine sehr eindrückliche Art und Weise, wie eben diese Systeme funktionieren. Extrem spannend. Ich glaube, es ist so eins der Serious Games, das tatsächlich beweist, dass da ein enormes Potenzial in diesem Genre aussteckt. Ich glaube, viele von uns Spielern haben das bislang relativ vernachlässigt. Und das ist, glaube ich, so eins dieser Beispiele, dass es sowas sehr, sehr gut funktionieren kann und auch sehr, sehr gut viel Inhalt haben kann, obwohl es trotzdem noch ein Spiel ist. Also von daher, ja, ohne Einschränkung zu empfehlen. Ich glaube, das sollte jeder Spieler mal gespielt haben, unabhängig davon, ob er sich für sowas interessiert oder nicht. Genau. Also sagen wir mal, Glory to Astorzka. Ja, genau. Das ist dieser Spruch, den man dauernd hört in diesem Spiel. Das hab ich mir schon gedacht. Ja, dann da kann ich auch noch ein Videospiel-Zitat einbringen, nämlich Be Vigilant. Das ist nämlich ein Zitat aus Beneath the Steel Sky. Das wird ganz am Ende gesagt. All your base are belonging to us. Ja, richtig. Einen unserer glorreichen ersten Podcast-Namensideen auch. Das kommen wir vielleicht einfach anders nochmal drauf. Beziehungsweise haben wir das schon. Ich glaube, das haben wir doch schon mal erwähnt, oder? Kann sein, ja. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Woche angekommen. Wie schon gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir ein bisschen Feedback von euch kriegen. Es gibt durchaus viele Dinge, die wir, glaube ich, ein bisschen auch rausgelassen haben. Vielleicht habt ihr da noch eine Meinung zu und wollt noch irgendwas angesprochen wissen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wahrscheinlich in 2 Wochen wieder, wenn es dann eben an den zweiten Teil geht und die zweite Folge des Rückblicks, wo wir eben eigentlich hauptsächlich über Spiele reden werden und wahrscheinlich für den einen oder anderen auch die interessantere Folge dann. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und hoffen, dass ihr dann wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, ja, bis in 2 Wochen. Ja, ich glaube nicht, dass sie die nächste Woche spannender finden. Ich meine, wer spielt denn schon Spiele? Auch wir sind natürlich hauptsächlich an anderen Dingen interessiert. Spiele sind so eher peripher. Nee, also von mir auch. Genießt die nächsten 2 Wochen im Erdbeben- und Taifunfreien Deutschland. Und übrigens, wenn irgendeiner von euch weiß, welche Vita ich mir kaufen soll, soll er bitte Bescheid sagen, weil ich überlege jetzt schon seit Wochen rum, lieber die alte Vita oder die neue. Also wenn irgendeiner von euch eine Empfehlung für mich hat, auch einfach mal einen Kommentar bei Facebook ablassen. Ja, definitiv. Joe weiß immer noch nicht, ob er jetzt OLED-Display haben möchte oder leichtere, ja, neue OLED, ich weiß auch nicht. Naja, mal gucken. Vielleicht weiß ich in 2 Wochen mehr. Vielleicht hat sich das in 2 Wochen ja auch schon entschieden. Wunderbar, ja, dann bleibt uns hoffentlich gewogen und wir hören uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Auf Wiedersehen. Wir hören.